Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren speziellen Ausgabe von Kaboom, Junge! Aus aktuellem Anlass reden wir heute über die Switch 2, welche am 2.4. dieses Jahres angekündigt wurde und für uns ist das gestern gewesen. Da ich das natürlich wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meine zwei besten Freunde und gleichzeitig auch Nintendo-Fans eingeladen, und zwar einmal den guten Jürgen, hi! Servus, hallo! Und den Markus! Yay! Yay! Ich meine natürlich, okay! Ganz okay! Eins vorweg, also wir haben ja gestern alle die Direct geguckt, die längste Direct, die Nintendo hier gemacht hat, über eine Stunde. Um die Direct mal so ganz kurz so übergreifend zu sagen, beste Direct, die Nintendo hier gemacht hat. 10 von 10, 100%. Ohne Frage. 10 von 10, fuck yeah. Heilige Scheiße, wurde dafür geiles Zeug angekündigt. 9 von 10. Aber es ist auch interessant. Okay, es gibt 9 von 10. Ist aber auch interessant. Nein, 9 von 10 einfach nur, weil ein Spiel drin ist, mit dem ich nichts anfangen kann und für mich kein wirklicher Bombenknaller drin war, als das ist so was anderes als ein Mario oder Donkey Kong oder whatever als Startspiel für die Konsole. Hättest gerne neues Advance Wars gesehen, ich verstehe schon. Es ist halt so meckern auf mega hohem Niveau, drum 9,5 von 10. Okay. Dennoch, es ist eine unglaublich krasse Direct gewesen, was die angekündigt haben, war der absolute Hammer. Ich glaub, so ein gestartet starkes Line-up haben sie ewig nicht mehr gehabt. Gestartet haben sie direkt mit Mario Kart World, wenn wir mal ganz kurz über die ganzen Games rübergehen wollen, die für das Ding angekündigt wurden. Mario Kart World, oder wie ich es gerne genannt habe, Mario Kart Horizon, weil es sieht halt aus wie die Forza Horizon Games. Du kannst überall hinfahren. Mario Open World Game. Mario Kart Open World. Mein Take zu Mario Kart World ist, nur Nintendo schafft es, dass die ganze Welt ausrastet, weil du eine Kuh als Charakter haben kannst. Hey, bester Charakter im Game, ja? Nein, ich finde das auch fantastisch. Ich habe auch gedacht, haha, eine Kuh. Und dann habe ich mir ein paar Reactions angeguckt und dachte, eine Kuh! Und fuck yeah, eine Kuh! Und dann sitze ich dann da und denke so, das kann auch nur Nintendo, dass die Leute wegen der Kuh komplett ausrasten. Ich habe mir dann ganz anderen Radio durch die Gegend fährt. Notiert. Nintendo schafft es, dass die Leute ausflippen, weil du in einem Spiel, bei dem du definitiv nie mit einer Open World rechnen würdest, eine Open World vorkommt. Das stimmt allerdings, ja. Ein Spiel, das keine Open World braucht eigentlich. Und es hat eine Open eigentlich World nicht, und nein. Wird garantiert genial werden. Auf jeden Fall. Ich meine, es erinnert mich auch sehr stark an das letzte Burnout Paradise. Das ist ja auch eine Open World gehabt. Nee, ich meine ja nur, eigentlich hätte es so das nicht gebraucht. Horizon. Dass es dabei ist, schadet nicht, um Gottes Willen. Nein. Ich mag auch diese Idee, dass du halt nicht einfach das Rennen ist zu Ende und jetzt wird der nächste Kurs geladen. Nein, du musst zum nächsten Rennen fahren. Was mega wird. Also, oder du hast. Ich sag ja, diese Open World, die wird so gigantisch werden, wir werden sie lieben. Allein dafür muss ich mir Mario Kart World kaufen. Du hast vor allem dieses, was ich da gesehen hatte von der Präsentation. Ja, du kannst von Landschaft zu Landschaft fahren und hast dann so Rennen, die nicht nur im Kreis fahren, sondern über komplette Kontinente. Geil, absolut geil. Ja, diese K.O.-Rennen, wo du wirklich von einer Seite des Landes zum anderen fahren musst, da brauchst du doch bestimmt, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde für oder so. Ja, 24 K.O.-Fahren, also K.O.-Fahrer, also 24 Mitspieler, beziehungsweise NPCs. Insgesamt 24 nice. Fahrer im Feld, ja. Ja, absolut nice. Absolut insane. Absolut aber ich habe links also nicht gesehen, da habe ich geweint. Aber wir haben vielleicht eine Kuh. Vielleicht kommt der ins DLC. Aber wir haben eine Kuh! Nice! Vielleicht ist Link die Kuh in einem Anzug dabei. Das ist die Kuh, die bei Ocarina of Time bei Ihnen da zu Hause steht. Ja, genau, richtig! Haargenau! Nichts Geileres, als eine Kuh im Kuh-Level zu fahren. Auf der Mumu-Farm. Ja. Ich hab jetzt schon Bock auf die Mumu-Farm als Kuh. das ist gut. Ich gehöre zu den Leuten, die diese Kuh abfeiern. Ja, ich doch auch, ja, aber ich sag super. Ja nur, Nintendo ist die Einzige, die schafft das. Boah, geil, eine Kuh, das wird mein neuer Main. Eine Kuh, geil! Fuck yeah, eine Kuh. Das kann nur Nintendo und ich liebe ich bin es. Sowas von geil auf diese Kuh, fuck yes. Mit einer Kuh durch den Drive-In. Jawoll. wie Heffer damals, nice. Wie Heffer aus Roccos modernes Leben, perfekt. Ja. Ah, schön. Also wir sind alle hyped auf die Kuh, auf Mario Kart Kuh. Auf Mario Kart World, Mu, ja. Kart. Auf Mario Kart Mu, richtig. Auf Mu Kart World, nice. Sehr schön. Dann sind sie direkt übergegangen, in was endlich dieser bescheuerte C-Button kann. Und stellt euch vor, Nintendo hat es geschafft und hat Discord entdeckt und sich gedacht, das können wir auch. Mit einer brandneuen Innovation, die es nicht schon seit 2007 auf der Xbox 360 gibt. Game Chat. Fucking Game Chat. Yes. Wow. Darauf hat die Welt gewartet. Fuck you. Ja. Auf jeden Fall. Also wow. Also der C, vor allem wie stolz die auf diesen C-Button waren. Ja, die haben waren. 10 Minuten der Präsentation gefühlt darauf verschwendet. Also kommt ganz ehrlich, aus marktwirtschaftlicher Sicht kann ich diesen C-Button verstehen. Ja, schon, aber wie, du, ja. Wie bringst du deine Gesamt- trotzdem nicht die Kraft hat für die Übertragung. Ja, aber wie bringst du deine Kunden dazu, einen zusätzlichen Pro-Controller zu kaufen? Es muss ein neuer Button drauf. Übrigens, eins schon mal vorneweg, was ich schon weiß, ist, die alten Joy-Cons und der alte Pro-Controller sind kompatibel mit der Switch 2. Ja, nice. Aber du hast der neue kostet auch fucking 90 Euro. Ja, er hat den ja, C-Button. Übel. Er hat diesen C-Button, Leute. Ja, stimmt. Entschuldige, Markus, Entschuldigung. Aber wisst ihr, was nicht den C-Button hat, aber auch komplett Bullshit ist? Die Nintendo Switch 2 Kamera. Hat irgendeiner von denen eine alte Präsentation vom iToy gesehen? Sagt, vor allem, ich sehe dieses Mario Party Jamboree-Ding, wo die Spieler dann zu sehen sind, die denken mir so, was ist das für eine Scheiße? Und ich habe schon jetzt schon keinen Bock mehr auf den Dreck. Das Upgrade kaufe ich was mir nicht. Was ist das? Nein, auf gar keinen Fall. Ach komm, wolltest du nicht schon immer die Gesichter deiner Mitspieler sehen, während du in Monster Hunter läufst? Nee, ich finde das so geil. Ja, da, wenn du mit deinen Leuten auf der Couch sitzt, kannst du dann live ihre Gesichter sehen. Ja, genau. Wow. In der schlechten Qualität von der Kamera, die aussieht wie eine, die für 20 Euro beim Saturn kaufen könnte. Ja, aber hallo. Also mein Kommentar, den Scheiße. Ich mir für heute extra notiert dazu habe, war, ich weiß jetzt endlich, wo die alten Handykameras hinkommen. Weißt du, meine Reaktion war, das war der geheimnisvolle obere Port, den ihr da eingebaut habt? Mhm. Für die fucking Kamera? Und natürlich dieses Mikrofon, das so sensibel ist, dass es nur deine Stimme hört. Das so mit Noise Cancellation. Das so sensibel ist, dass auch wenn die Konsole weit wegstellst, du komplett verständlich bist. Und zwar ich freue mich jetzt schon, das zu aktivieren. Hallo Leute! Ja, genau. Ich hab dem Jürgen so ein Reel geschickt auf Instagram mit Leuten, die das Ding tatsächlich benutzen würden. Erstmal 1000 Schimpfwörter. Fuck you, Drecksack, fuck you. Aber wisst ihr, wie ich so mir das vorstelle ablaufen. Mit diesem Noise Cancelling? Ich stelle mir das vor wie einen typischen Arbeitstag im Homeoffice im Büro. Jürgen, du bist übrigens noch gemutet, falls du was sagst. Also. Nein, bin ich nicht. Noise Cancelling hat mich gesperrt. Ah ja, noch was richtig Geiles dazu. Dein Bildschirm, dein Spielbereich wird kleiner, wenn du es aktivierst. Oh ja, richtig. Erstens das und zweitens Icons kannst du jetzt unten eingeblendet werden. Die Nintendo Chat Icons. Aber dafür ist das Display. Aber du kannst die Größe ändern. Du kannst die Größe ändern. Aber es kommt noch viel viel besser. Man kann jetzt sein Bildschirm sharen, was man auch schon auf Discord kann. Besser auf Discord kann. Aber kein Problem. Auf Discord kann man es in 30 bis 60 FPS. Auf der Nintendo Switch 2 kann man es in 2 bis 5 FPS. Ja, aber was sollte das? Wo ich aber auf der anderen Seite noch sagen muss, es ist dumm. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber du hast trotzdem, aber wenn 4 Bildschirme gleichzeitig übertragen werden, dann kann das nicht mehr flüssig werden, wenn der Gameplay noch flüssig bleiben soll. Das verstehe ich schon. Ja. Aber dann biete es doch gar nicht an. Also ich muss sagen, es ist völliger Bullshit. Es gibt zumindest eine Zielgruppe, die ich dafür sehe. Und das sind tatsächlich die noch kein Discord für sich entdeckt haben. Die wirklich nur eine Switch haben, die Switch zum Zocken verwenden, sie haben kein PC, kein Discord. Ja, die spielen nur online mit den Leuten zusammen. Ja, dann kann man mal chatten und dann kann man seinen Bildschirm teilen. Guck mal, was ich Geiles gerade mache. Und der andere teilt das Gleiche. Aber gut, es gibt tatsächlich Leute, also es stimmt tatsächlich, es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die von der PlayStation und von der Xbox diese Mikrofunktion nutzen, damit anderen Leuten reden. Was ich niemals machen würde, weil die Qualität von 90% der Leute einfach scheiße ist oder halt so übersteuert ist, dass du alles hörst. Aber dafür gibt es doch jetzt diese super geil integrierten Mikrofone von der Switch 2. Ich kann es kaum erwarten. Mit Noise-Cancel. Ich kann es kaum erwarten. Du kannst das Übertragen deines Gameplays kombinieren mit der Kamera, damit du aussiehst wie jeder 0815-Streamer auf Twitch. Und das ist noch mehr. Yay! Ja. Crying in VTuber. Nee, ich find das halt so geil, wirklich. Es sieht wirklich so aus wie irgendeine schlechte Reaction, wie ein schlechtes Thumbnail, ja, wenn die da eingeblendet werden. So, was? Ich kann es kaum erwarten, dieses Feature komplett zu ignorieren und auszusehen drauf zu drücken, wenn ich mich vertippe. Ja. Kann es kaum erwarten. Aber wer weiß, vielleicht war es ja auch die innovative Idee, hey, guck mal, liebe Streamer, ihr müsst jetzt nicht mehr ganz kompliziert über etliche Programme euch da reinschneiden. Ihr könnt euch gleich live mit aufnehmen. Ich glaube nicht, dass das die Idee ist, aber es würde es erklären. Dumm, aber es würde es erklären. Die Facecam von Streamern hat, keine Ahnung, eine ungefähr 7,5 Milliarden mal höhere Auflösung. Um 90%, ja. Also es ist halt, es ist ein nettes Feature, was eigentlich komplett unnötig ist, meines Erachtens. Ja, vor allem nicht, das Ding selber nicht dann so krass, dass du da irgendwie so einen großen Teil deiner Präsentation drauf verschwenden musst. Ich muss aber sagen, eins habe ich für mich verstanden, warum sie das als großen Teil ihrer Präsentation gemacht haben. Moment, warum? Wie habe ich es notiert? Sie haben von Apple gelernt. Wir bringen ein neues Gerät raus und zeigen, wie geil die Kamera ist. Ja, wenn die Kamera wenigstens geil wäre, das ist das Problem. Das ist bei den Apple-Innovationen ja tatsächlich oft so, dass der erste und größte Punkt, auf den eingegangen wird, die neue Kameraqualität ist. Sie haben generell den Apple gemacht und haben einfach Innovationen als neues Feature, also alte Sachen als neues Feature verkauft, ja. Und für sie ist es ein Quantensprung von Null-Kamera zu Kamera von vor 15 Jahren. Ein Traum. Das stimmt. Ein Traum. Auf jeden Fall wurde danach die Konsole direkt vorgestellt. Das Ding hat einen LCD-Bildschirm, wo die Leute schon angepisst sind. Das ist kein. Hast du nicht noch eine Funktion ausgelassen, die vor der Vorstellung der Konsole kam? Kommt gleich. Das Ding selber wurde vorgestellt. Wie gesagt, es hat einen LCD-Screen mit 180p, supportet 420 FPS, Opus ADHR-Support, Build-Support, AHR, 4K. Wir werden sehen, wie manche Spiele darauf laufen. Aber das Wichtigste ist, dass du jetzt den absolut unhandlichen Joy-Con als Maus benutzen kannst. Für kompetitives Gameplay. Also mir fehlt tatsächlich was ich mir von der Reihenfolge notiert habe. Was war noch? Game-Sharing. Ja, haben wir doch gesagt gehabt. Bildschirm-Sharing hat nicht funktioniert. Vorher. Nein, Game-Sharing ist, dass du ein Spiel hast und es auf andere rüberschieben kannst. Wie richtig. Damals auf der PSP. Ach so, das Ding. Das war auch noch. Das Game-Sharing. Ich kann quasi einfach das zu, Game-Sharing. Wenn du neben mir auf der Couch sitzt, kann ich dir mein Spiel rüberschieben. Ja, aber warum? Dass wir zusammenspielen können. Ja, und das heißt, du kaufst das Ding, kannst das Ding dann auf eine andere Konsole rüberschieben. Aber ich glaube, das wird nur bei ausgewählten Titeln sein, weil sie haben ja keinen. Genau, weil sie haben kein einziges Spiel wie Mario Kart oder sonst was gezeigt, sondern Kartenspiele, glaube ich, waren gezeigt. Ja, 51 Worldwide Uno Games. Uno haben sie gezeigt. Richtig. Ja, 51 World Games, ja. World Uno und so weiter. Genau, darüber. Richtig. Ja. Okay, also das war schon mal nett gemacht. Why not? Ich brauche es nicht. Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil sagen wir mal, du willst wirklich, keine Ahnung, irgendeinen kleinen Multiplayer-Titel mit irgendjemandem spielen, der eine Switch hat oder hat das Spiel nicht, da finde ich das schon nett. Ja. Aber es ist genau in der richtigen Zeitspanne gezeigt worden. Einfach so 20, 30 Sekunden, das macht es und weiter geht's. Und für mich war es halt interessant, so weil ich tatsächlich ab und zu auch einfach zu Hause gern gemeinsam spiele und keinen Bock habe, mich immer übers Netzwerk dann entsprechend mit meiner Frau mit der Switch zu verbinden. Naja. Andere Hardware-Details sind, die Switch 2 hat einen internen Speicher von 256 GB. Ist nett, weil die meisten Switch-Games sind nicht sonderlich groß, also zumindest die von Nintendo. Cyberpunk hat 65 GB. Ja, deswegen sage ich nicht von Nintendo. Also die von Nintendo sind nicht so groß wie die anderen Dinger. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt den hässlichen, extrem unendlichen Joy-Con jetzt als Maus benutzen. Wo ich denke, wer will das? Das Einzige, warte. Das Einzige, was ich daran gedacht habe, ist, hey, cool, wir können Adventures spielen auf dem Ding. Das ist das Einzige, was mir in den Kopf sofort gekommen ist. Sofort, ich nehme es sofort. Warum? Ich brauche jetzt keinen PC mehr für Civ, Anno und alles, was Aufbaustrategie ist. Ich kann jetzt in Civ ganz verschwinden. Weil das war der einzige Kritikpunkt, warum ich immer wieder zum PC für Civ zurückkehre. Die Maussteuerung war angenehmer. Das stimmt, ja. Und dafür feiere ich dieses Mausding, wenn es funktioniert. Weil Civ. Das ist die Frage, wie es funktioniert, weil es sind ja diese extrem widerlich aussehenden Joy-Cons, die ich einfach nur hasse wie die Pest. Und ich hasse die Dinger einfach in meiner Hand, weil meine Hände halt so scheiß groß sind und ich keine kleinen Japaner-Hände habe. Und deswegen ist dieses Ding halt einfach für mich unhandlich wie Sau. Also es muss sich für mich nur unter meinen Zeigefinger anschmiegen, weil das ist der einzige Button, den ich an der Maus brauche. Linksknopf, Linksknopf, Linksknopf. Greif da an. Aber keine Angst, wir haben sofort. Handel mit dem. Wir haben sofort das erste perfekte Spiel für das Ding vorgestellt. Nicht Arms. Rollstuhl-Basketball super grau und trist und komisch. Und hässlich. Ich hoffe jetzt, das war ironisch gemeint. Das heißt Drag and Drive. Ich weiß, wie es heißt, aber ich hoffe, deine Aussage war ironisch gemeint. Ja, logisch. Was? Das ist halt so. Natürlich war es ironisch gemeint. Wo ich mir so denke, mach da eine richtige Arena mit Leuten, die feiern, ja, mit Zuschauern. Und setzt da einfach die Nintendo-Charaktere drauf. Nein, wir machen komplette komisch aussehende Figuren, die nichts mit Nintendo zu tun haben. Und werfen sie in die Arena. Und jetzt dürfte damit das. Ich meine, es ist schön, dass es repräsentiert wird. Finde ich absolut großartig. Nur, das ist euer großer Pitch. Vor allem, es ist so trist. Ein grau, hässlich so aussehendes aus. Ding. Es ist furchtbar. Ganz fürchterlich. Es sieht furchtbar aus. Auf jeden Fall. Dann ich habe auch an Arms denken müssen, aber auf der anderen Seite, Arms war so viel lebendiger trotz allem, egal ob man das Spiel jetzt gefeiert hat oder nicht. Arms war bunt. Die Arenen waren voll, es war immer ein Riesenspektakel, ob man das Spiel jetzt gemocht hat oder nicht. Das stimmt. Dann gibt es den absoluten Fuck you Nintendo Move. Hey, wir haben eine Welcome Tour. Wir haben gesehen bei Astros Playroom. Ja, es gab Astros Playroom. Da haben wir gesagt, wir machen das auch, aber ihr dürft dafür bezahlen. Das Ding kostet extra. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Wow! Also ich habe gedacht, hey, das wird extra zugeliefert als kostenlose Software. Nein, es kann gekauft werden. Ich kann das Tutorial kaufen? Ja. Oh, sogar Sony, die geilen Typen, haben das gratis zur Verfügung gestellt. Ja, richtig. Ich meine, Sony ist auch nicht bekannt dafür, jetzt hier besonders gnädig zu ihren Konsumenten zu sein. Aber absolut nicht. Aber die haben Astros Playroom einfach draufgeschmissen, weil fickt euch. Ja? Und Nintendo stellt sich dann, ja, wir haben beinahe das Gleiche. Und aber ihr bezahlt kostet. Dafür. Nur wir haben eine laufende PowerPoint-Präsentation, wo ihr euch anschauen könnt, wie das Ding funktioniert. Bitte zahlt uns dafür. Wow. Das wird wie Blei in den Regalen liegen, Alter. Ja. Nee, es gibt es nur als digital. Digitalen Regalen ist ja völlig egal, aber es ist halt so. Bei all den Launch-Titeln, ich glaube, dass ich sogar vergessen werde, dass das überhaupt existiert. Es wird der erste Flop der Switch 2. Neben unserem großartigen Rollstuhl-Basketball, ja. Richtig. Meinst du, dass sich das Rollstuhl-Basketball weniger verkauft als... Ja, aber es wird auch ein Flop, die Tour. Achso, ja. Du hast, also ganz ehrlich, wenn du das gesehen hast, hast du Lust, das zu spielen? Nein. Hast du wirklich Lust, das zu spielen? Nein, ich auch nicht. Weißt absolut nicht. Das war auch so das Rollstuhl-Basketball sah schon trist aus. Dann siehst du diese Minispiele, die auch so seelenlos aussehen. Die wirklich so komplett aussehen wie so Tech-Demos für so eine langweilige Präsentation für die Investoren. Also wisst ihr, an was mich die Spiele erinnert haben? An meine Anfangszeit an des was? Videospielens auf dem Amiga. Also, ja, so. Das geht in die richtige Richtung, ja. So geil waren die, dass ich dachte, okay, ich spiele da ein Amiga-Spiel, keinen Bock drauf. Ja, was mich das erinnert hat, es gibt so was Ähnliches, wo du, mich erinnert das an diese Wimble-Spiele, wo du einfach nur suchen musst, ob ich irgendwas finde. Dafür vielleicht die Maus, wer weiß. Auf jeden Fall, also das Ding ist eine absolute Frechheit, dass das nicht umsonst ist, ganz ehrlich. Das ist eine absolute Frechheit. Ich bin auch, wiederum, auch der Letzte, der nach irgendwas umsonst schreit, aber das ist wirklich Quatsch. Das hätte mit dem einfach geliefert werden müssen. Dann haben sie vorgestellt, was ich wusste irgendwie, dass es kam, weil es wurde schon immer wieder öfters angeteased. The Legend of Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. In der Enhanced-Version für die Switch 2. Ich wusste, dass es kommt. Und ich dachte mir so, ha, mal schauen, wie es aussieht. Die ersten Bilder, fuck me, that's move. Oh mein Gott. Es sieht fantastisch aus. Holy shit. Oh mein Gott. Ich muss sagen, es sieht fantastisch aus, aber ich habe einen echt kleinen, enttäuschenden Moment gehabt in dem Fall. Welchen? Ich habe die Direct angehört. Und ich war ja nicht immer mit den Augen dabei. Ich habe viel gehört. Dann hörst du die Zelda-Musik. Und ich dachte mir... Achso, da warst du dann enttäuscht. Nein, ja, ja. Nein. Ihr bringt jetzt nicht ernsthaft irgendein neues HD-Remake für... Geil. Weil ich habe nur gehört, ja und wieder neu auf und... Boah, geil. Ja, passt. Welches? Bitte, endlich. Irgendeins der alten, die auf dem Gameboy versauern, die irgendwo in den ganzen Bibliotheken online versauern. Dann schaust du drauf, Moment, nee, das gab's. Das war doch ein Durchbruch auf der Switch. Das war dieser kleine enttäuschende Moment, weil ich... Ich darf gar nicht sagen, was ich erwartet habe, als ich die Musik und das Wir bringen euch etwas auf die Switch 2 zurück. Diese Kombi hat in mir was anderes ausgelöst. Das kann ich mir vorstellen, aber es war von vornherein klar, dass es angekündigt natürlich wurde. Natürlich. Ich hatte ehrlich gesagt mit gerechnet, dass sie nur Breath of the Wild machen, aber sie gleich beide machen. Du meinst cool. Tears of the Kingdom, bei Breath of the Wild, warum? Ja, richtig, weil Tears of the Kingdom ist besser als Breath of the Wild. Nicht, und ich liebe sondern, Breath of the Wild. Aktueller ist. Und das auch. Aber so haben sie in Wirklichkeit das 8 Jahre alte Breath of the Wild wieder für 60 Euro zu verkaufen. Nein, 70. 70, der Preis steht schon fest. Bei uns sind es 80. Also die beiden kommen nochmal für die Switch raus in der Enhanced-Version. Es gibt Upgrade-Packs. Jetzt mal ganz kurz über die Upgrade-Packs. Ich wusste nicht, was sie damit meinten. Ausgewählte Spiele bekommen ein kostenloses Upgrade. Ausgewählte ja. Games. Unter anderem auch die letzten zwei Pokémon-Games, die laufen dann nicht mit 10 FPS, sondern 14. Die ja so gut waren und die deswegen bestimmt voller werden in ihrer Welt, in ihrem Weltdesign. Ja. Also es gibt tatsächlich Upgrade-Packs, die umsonst sind, wo du die runterladen kannst und dann kriegst du halt die bessere Version. Aber es zu ausgewählten Games, aber nur zu ausgewählten Games. Andere Games, wie zum Beispiel Zelda Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, musst du diese Upgrade-Packs bezahlen. Du weißt es doch. Es sei denn, du besitzt Nintendo Switch Online. Aber du weißt doch, wie gesagt, ich hab's mir so ein bisschen chronologisch von dem, wie sie es vorgestellt haben. Und da haben wir jetzt auch wieder was übersprungen. Du hast die Hinleitung zu diesen Upgrade-Packages, zu diesen Switch 2 Versionen und den Switch 2 Spielen vergessen. Sie haben doch ganz innovativ vorgestellt, wir haben drei Typen von Spielen, die wir verkaufen. Typ 1, oh ja. Das Switch 2 Originalspiel. Typ 2, das Upgrade Package. Und Typ 3, was ja die Riesenfrechheit ist, die Switch 2 Version eines Originaltitels von der Switch. Ja. Und dann haben sie ja diesen Upgrade mit Mario Party Jamboree vorgestellt. Da gab es dieses Upgrade-Pack mit Mario Jamboree. Ja, wo ich mir auch so gedacht hätte, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Und dann kam das mit Kirby, soweit ich noch weiß. Das kam, glaube ich, erst bei den Spielen nachher. Zwischendrin kamen noch die Cartridges, wo sie auf die Cartridges und die Speicherkarten noch eingehen. Wie gesagt, Speicherkarten haben wir gesagt gehabt, dass wir, ganz kurz, über die Cartridges, das ist interessant. Also es gibt jetzt, die für Nintendo Switch 2 sind rot, die für Nintendo Switch sind schwarz. Erstmal rot finde ich ehrlich gesagt sehr hässlich. Auch die neuen Packs finde ich absolut hässlich. Die physischen, manche physischen Games sind keine Daten drauf, sondern nur ein Code, damit du das Spiel runterladen kannst. Das ist nur bei manchen so. Und du diese Cartridge halt hast, aber sie ist leer. Richtig. Das ist der Tod von physischen Games. Absolut. Ja, ja. Absolut. Und trotzdem werden die Leute es kaufen, um sich das Ding physisch in den Schrank stellen zu können. Es ist bei PC-Spielen ist es schon lange so. Du kriegst keine CDs mehr, du kriegst nur noch Codes in den Packungen. Ja gut, es gab's für die erste Switch, gab's ja auch schon nur noch den Code in der Box. Richtig, ja. Das hier machen sie, um Keyseller entgegenzuwirken. Also anstatt ein bisschen mehr Papier, kriegen wir jetzt ein bisschen mehr Plastik. Mhm. Why not? Das ist, um gegen Keyseller vorzugehen. Darauf haben sie keinen Bock, deswegen gibt's jetzt diese Cartridges. Das heißt, Das Problem ist nur, wenn du solche Cartridges hast, ne, die du reinstecken kannst und dann das Spiel runterladen kannst, wie schnell werden die gehackt? Die sind gehackt, bevor sie offiziell auf dem Markt sind. Und dann kriegst du, dann hast du sowas wie die 3DS-Version, ne, wo du eine Homebrew draufschmeißen kannst und dir alle Spiele runterladen kannst. Dann. Das dauert, das wird nicht lang dauern, Alter. Ich warte schon auf die ansonsten haben sie noch Fernlesegeräte, die quasi nur über das Cartridge-Ding drüber gehalten werden und dann liest es diesen digitalen Code aus. Also die Leute, die in der Szene drin sind, die freuen sich auf eine neue Challenge und das wird vermutlich nicht lang dauern. Ich schätze mal, wenn Nintendo echt Pech hat, kann das sein, dass es die zweite PSP wird in Sachen Game Piracy. Wenn sie echt Pech haben. Dann wir werden sehen, was passiert. Dann wird es nur noch online sein. Aber wie krass ist denn die Explosion der Preise bei den Speicherkarten gewesen, wenn wir schon bei Cartridges das sind? Ist, also, die haben ja gesagt, dass wir keine Micro-SD-Karten mehr benutzen können, sondern Micro-SD-Express-Cards. Express-Cards, weil die halt schneller laden. Die sind explodiert seit dieser... Die sind allgemein schon teurer gewesen, weil sie offiziell auch von Nintendo gebrandet wurden. Ja. Und plötzlich ging der Preis von so 40 bis 60 Euro auf 200 bis 300. Innerhalb von einer Sekunde. Nachdem die das gesagt haben. Richtig, weil Scalper, während dieser Direct haben diese Hammer. Scalper sie aufgekauft und stellen sie dann fürs Zigfache rein. Ja. Ich hasse Scalper einfach. Ich hasse das Internet. Ich muss auch sagen, ich hasse es auch. Ich werde mir so eine Extra-Karte nicht zum Release kaufen. Ich werde warten, bis... Kannst du nicht, die kannst du nächsten... Nee, die brauchst du ja am Anfang auch nicht. Richtig. Nein, brauchst du am Anfang auch nicht. Wir könnten auch den Speicher unserer PS5 erweitern, aber wir löschen das Ding einfach und laden das runter. Und ganz ehrlich, du kannst 2-3 Jahre warten, dann kosten die Dinger wieder normale, humane Preise. Richtig, ja. Auf jeden Fall. Und bis dahin, wie Stefan gerade richtig sagt, dann lösch dein Spiel einfach runter, wenn du ein anderes... Oder spiel's einfach durch und lösch es dann. Ja, richtig. Oder spielst durch und spiel nach ein anderes Game, fertig. So schwer ist es. Wobei ich schon ein gutes Meme gesehen habe, wo das neue Interface gezeigt wurde, was einfach nur, wo die Button bunter sind. Und da siehst du so nur ein Game und hat irgendwann darüber geschrieben, so sieht das bei den meisten aus, weil sie sich nur ein Game leisten können. Ja. Aber ganz ehrlich, wer hat für 256 GB, war jetzt, glaube ich, der interne Speicher? 256 GB, genau. Wer hat für so viele Titel irgendwelche endlos Mario-Games wie Mario Kart, Mario Party? Da kriegst du die Platte nicht voll. Du kriegst alle Mario-Games drauf. Das halt nicht drauf kriegst, sind Third-Party-Games, wie zum Beispiel Skyrim und so weiter. Aber warum wurde kein Skyrim angekündigt für die Switch 2? Ich bin enttäuscht. Todd Howard! Allein fürs Meme. Todd Howard, warum nicht Todd? Warum? Noch. Todd, wo bist du? Er war abwesend. Versetzt euch in die Lage von Todd Howard. Will ich jetzt wirklich mit diesen ganzen anderen Spielen zum Release konkurrieren oder komme ich 2 Monate später um die Ecke? Hey Nintendo, bist du auch Skyrim? Für die Switch 2. Nein, was viel witziger wäre, wenn er sagen würde, Starfield exklusiv für die Switch 2. Ich tät mir den Arsch ablachen, Alter. Übel. Ich tät so lachen. Bring ihn nicht auf Idee. Ich tät so lachen, wenn das passiert. Wenn das Summer Game Fest ist und dann kommt er auf die Bühne und dann kommen beide Spiele für die Switch 2. Oh Gott. Danke, Todd. Danke, Todd. Das, Todd, bitte, oh, bitte. Elder Scrolls 6 exklusiv für die Switch 2. Oh. Eieiei. Man möchte echt wissen, wie viel Nintendo den Leuten bezahlt hat, um diese Exklusivdeals zu kriegen, Alter. Jesus. Ja, über das wir haben ja einen Haufen Leute raufgefahren. Ja, wir haben ja noch einen Haufen Leute raufgefahren. Dennoch, wie gesagt, wir sind alle so ein bisschen wegen den Highspeed Macro SD Cards ist scheiße. Was willst du machen? Ja, dass manche Games. Dass Games nur noch als Codes verkauft werden, war irgendwann sowieso klar, dass physische Games aussterben. Ist einer der größten Starts, ist jetzt. Mich täte es nicht wundern, wenn wir dann irgendwann für die PlayStation zum Beispiel auch keine Discs mehr kriegen, sondern nur noch Codes in den Packungen. Du wirst sehen, mit PlayStation 6 wird das schon in großen Zügen der Fall sein. Ja, die nächste Xbox, die angeblich kommen soll, soll ja im Prinzip ein PC sein. Und keine Disc-Dinge mehr haben. Soll nichts mehr haben. Ist ja, ist, Es soll einfach nur auf der einen Seite, was es eigentlich schon lange ist, einfach eine Game Pass-Maschine sein. Ja, eigentlich auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite aber auch irgendwie verständlich, tatsächlich. Also ich verstehe es. Ja, der physische Markt, der stirbt sowieso langsam aus. Das ist schon die Der physische Markt stirbt komplett aus. Ich finde es halt insofern schade, weil gerade diese physische Komponente hat mich irgendwann mal von einem Pezzolero zu einem Consolero gemacht. Ja. Weil ja, man hatte früher am PC auch noch CDs etc., aber dieses Installieren, Updaten etc. pp. War aufwendiger als Konsole an, CD rein, loslegen, fertig. Ja, heute mittlerweile ist ja auch so, du legst dir die ein, installieren, updaten. Day One Patch updaten. Day One Patch runterladen. DLC aktivieren, was du beim Kauf dazugekriegt hast und so weiter. Und Update 1 runterladen. Und DLC ja. runterladen, dass dir die Story beendet. Jetzt bei Monster Hunter, das Cycle Update kommt jetzt. Ich bin total gehypt. Kommt morgen, ja. Ich weiß, ich freue mich. Wollte ich nur reingeschmissen haben. Hat nichts damit zu tun, aber ich wollte es gesagt haben. Mich wundert, dass Capcom nicht gesagt hat, Monster Hunter Wilds für die Switch 2, ehrlich gesagt. Vielleicht haben sie es noch nicht verwundert. Darauf zum Laufen gebracht. Kann sein, oder das B-Team arbeitet an einem neuen Monster Hunter für die Switch. Das kann Rise sein. 2. Wer weiß? Rise 2, jetzt noch Reisige. Ja. Mit extra Uncle Benz. mit Ente. Richtig. Als nächstes gab es dann ein ganz kurzes Ding über Metroid 4 Prime oder Metroid Prime 4. Oh Gott, wie geil sah das aus. Wie geil sah das aus, Leute. Das sieht echt gut aus. Du hast so diesen alten, also es gibt zwei Versionen für die Switch 1, für die Switch 2. Wenn du so das Gameplay, da haben so Leute ein Video gemacht, diesen Gameplay-Schnitt zwischen Switch 1 und Switch 2, der Unterschied ist der Hammer. Jesus. Aber Leute, das Ding sieht so geil aus. Unterschied ist riesig. Ja. Es sieht gut aus. Ich habe kein Metroid Prime gespielt, ich habe keine Ahnung, wie es ist. Wer weiß. Ich bin bei diesem auch nochmal in den ersten dran schmeißen. Ich bin bei diesem Teil, als dieser Trailer kam, da ist mir ganz anders geworden. Und es im positiven Sinne. Ich saß da, glaube ich, speichelproduzierend davor. YPP hart. Und dort bin ich tatsächlich gespannt auf die angeblich versprochenen 60 FPS. Ich bin auf die Mausfunktion gespannt, wie das funktionieren soll. Die ist mir egal, ich bin ja auf die FPS und auf die Qualität gespannt. Weil ich will da den Qualitätsmodus ausprobieren. Dann haben wir gesehen, Kirby and the Forgotten Land, das beste Kirby-Game meines Erachtens, kriegt noch ein extra Ding dazu, Star-Crossed World. Cool, nice. Und noch eine kleine Extra-Kampagne, warum nicht? Noch eine kleine Extra-Kampagne zum aufgefrischten, hübschen Gameplay. Why not? Ich mag das für Ding. Für Kirby bin ich immer zu haben, alles gut. Und nach Kirby kam dann, glaube ich, doch das eines der nutzlosesten Spiele. Pokémon Z bis A in flüssig. What the fuck? Moment, Z bis A Legenden. Ja, Legends Pokémon Z Legenden bis A, in flüssig. Wo ich mir denke so, holy shit, das ruckelt so, nicht. Was zum Geier? Ich meine, das Spiel sieht immer noch absolut nicht zeitgemäß aus. Nee, null. Es läuft plötzlich flüssig und die Texturen sind nicht mehr verwaschen. Das sind echte Texturen. Und du hast nicht überall Kantenflimmern. Du hast keine Kantenflimmern mehr. Wow. Trotzdem sieht das Spiel aus wie Es sieht trotzdem immer noch aus wie Arsch. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und es sieht aus wie eins der Gamecube-Titel damals. Aber bin ich der Einzige, der enttäuscht ist, weil es ein Legenden ist und nicht ein echtes Pokémon-Spiel? Was ich daran hasse, ist, du kehrst in die Welt von X und Y zurück, bist aber nur in der Hauptstadt. Ja. Du bist nur in Paris. Das ist zum Kotzen. Wer will nach Paris? Und in dieser Hauptstadt machst du das Gleiche wie in Arceus. Du räufst rum, fängst deine Pokémon und dann baust du die Stadt mit auf. Ja, vor allem nur in kleinen Abschnitten. Das heißt, die Level sind so hässlich klein. Ja, vor allem furchtbar. Die Animation der Figuren, die keine Animation ist. Einfach nur hüpfen, das war's. Ja. Hätten sie nicht ein Grauenhaft. Ein ZA, keine Ahnung, Remaster rausbringen von so irgendwas, was ein echtes Pokémon ist. Ja, jetzt müssen ja erstmal die Remakes der fünften Generation von Schwarz und Weiß kommen. Stimmt, aber die wären mir auch lieber gewesen. Da hätte ich aber Bock drauf. Stell dir mal vor, Schwarz und Weiß zu Release der Switch 2. Junge, wie geht das ab? Das interessiert die Pokémon Schwarz und Weiß nicht, weil die können das heraushauen, wann sie wollen und sie fahren Verkaufsrekorde ein. Ja, das ist richtig. Ja. Aber zum Release wäre es der Banger gewesen. Ich meine, Schwarz und Weiß ist eigentlich eine der besten Pokémon-Stories. Die es gab. Mit einem der besten Rivalen, den es gab. Einer der besten Rivalen, die es gab, ja. Ich habe, ganz kurz, ich habe einen dabei zugeschaut, wie er eine Nuzlocke-Challenge da gemacht hat. Das war nicht einfach. Und nee, die sind auch schön anspruchsvoll halt gewesen, das stimmt. Oh ja, und das wäre halt cool. Das wär cool. Hoffentlich kriegen wir sie nicht in der Grafik von den anderen zwei Remakes. Das wäre fürchterlich gewesen. Ja, aber die haben sich auch verkauft wie Scheiße. Das interessiert die Pokémon Company nicht. Die brauchen keine Qualität liefern. Die Leute kaufen das blind. Qualitätssicherung ja. Oder massenhaft Geld produzieren. Wisst ihr noch damals, dass das Nintendo Seal of Quality was wert war? Ja, stimmt. Apropos Nintendo Seal of Quality. Danach kam ein Spiel, wo sich Markus vermutlich gedacht hat, nein, wieso? Ich hasse diese Games. Nein. Hyrule Warriors, Age of Imprisonment. Okay, bei mir stand jetzt auf der Liste ein Spiel, wo Jürgen sich gefreut hat, bestimmt. Ja, ich gehe halt nach dem, was hier aufgeführt ist und ihr steht ja, als nächstes dran. Ich hab's mir mitnotiert, als ich's gehört habe, in der Reihenfolge, wo es in der Direct dann genannt wurde. Ich würde trotzdem gern wissen, wie du auf Hyrule Warriors reagiert hast. Ich zieh's gern vor, Moment, ich muss nur etwas weiter runterspringen. Hyrule, ja. Willst du die Reaktion wirklich wissen? Ja. Ich saß davor, es ist ja wieder ein Zelda. Was? Zelda in der Vergangenheit. Cool. Was für ein geiles API. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Ich bin raus. Ich habe mich für 20 Millisekunden, ich wusste nichts davon. Ich habe mich für die ersten 10 Sekunden gefreut, was für ein geiles Rollenspiel, wo wir die Herkunftsgeschichte und geil, und dann kam dieser Dreck mit Hyrule Warriors. Ist aber nur persönliche Meinung, weil ich die. Ich wusste es ja in dem Moment, wo da Koei Tecmo stand. Ja, wurde wohl also, hey, ein neues Spiel mit von Koei Tecmo. Ich so, shit. Hä? Ihr seid ich doch so, shit. Und dann wird erst Koei Tecmo, ich so, okay, Dynasty Warriors. Und dann kommt halt Zelda, Hyrule Warriors. Ein neues Hyrule Warrior, okay. Yay. Nein, also. Shit. Was hattest du auf deiner Liste? Bei mir wäre als nächstes Elden Ring gekommen. Oh. Ja, es kann nie genug Elden Ring auf dieser Welt geben, das stimmt. Es kann nie genug Elden Ring geben, aber du hast schon gesehen, die Switch 2 struggled. Ja, aber nicht so extrem, wie man meint. Du hast es schon gesehen. Also ich war überrascht. Stimmt, ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich war überrascht, wie flüssig es für eine Switch 2 lief. Ich finde auch, dass die grafischen Abstriche nicht gewaltig sind. Und das ist ja eins der wenigen Spiele, die ich gespielt habe aus dieser Art von Spielen. Und da hätte ich schon Bock drauf, also... Für unterwegs? Ah, für unterwegs dann so kaputt. Dann so. Stell dir vor, du bist müde und chuckst die Switch 2 so in den nächsten Bus und BAM! Fuck! Nein, sonst werde ich irgendwann von der Polizei mitgenommen als der nächste Gewaltstraftäter. Ich bin sehr emotional, wenn ich frustriert bin. Was war als nächstes bei dir dann? Jetzt kommt Hades 2 bei mir. Ich kann damit, wenig anfangen. Ich habe Hades 1 nicht gespielt. Ich habe bei dir zugeguckt. Aber Gott, hatte ich Bock drauf, auch wenn es ein Roguelite ist. Gott sei Dank. Ist auch schon. Ist als Early Access für die Switch, für den PC erhältlich. Zu 100% kann ich nur empfehlen. Finde ich sogar ein bisschen besser als den ersten Teil, von dem, was ich bis jetzt gespielt habe. Ist aber offiziell erst ab nächstes Jahr erhältlich. Okay. Weil die Dinger sind noch im Early Access. Es wird kommen, aber es wird eine Weile dauern. Aber ich freue mich drauf. Also auch wenn ich den ersten nicht gespielt habe, es hat mich tatsächlich der Trailer dazu veranlasst, zu sagen, ich will Hades spielen. Es ist schon ziemlich geil. Ich kann es dir nur empfehlen. Der erste ist schon mega gut, aber der zweite, von dem, was ich bis jetzt gespielt habe, umtrifft den ersten weiten. Krass. Wirklich mega. Ich mag ja auch dieses Set. Das Problem ist halt, dass ich halt mehr so der Nahkampf-Schwertkampf-Typ bin und die neue da, die ist ja mehr so Fernkämpferin. Und da muss ich gucken, wie viel Bock ich dann da mehr da drauf habe, weil ich mochte halt mit Zachary. Ich glaube, ich habe mit dem Speer gekämpft. Aber ich finde, Mit dem Speer gekämpft, aber nicht was. Ich finde dieses Setting geil in dieser griechischen Mythologie. Dann solltest du awesome. Den ersten Teil unbedingt mal anschauen, Markus. Jetzt mal ohne Spaß. Guck dir den ersten Teil mal an, das ist ein richtig spaßiges Game. Ich habe richtig Bock bekommen durch den Trailer von Hades 2 auf der Switch 2. Aber es ist ein Roguelike. Das heißt, du stirbst auf jeden Fall und wirst dadurch besser. Ja. Ich kenn's ja von dem Level an. Genau. Ich kenn's ja noch aus dem Shopkeeping-Spiel, wo du auch so Roguelite-Elemente hattest. Ja. Ich glaube, ich habe den Jürgen demoralisiert bei dem My Hades 1, weil ich es mal gespielt habe und instant weitergekommen bin. Das hast du hier überhaupt nicht demoralisiert. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand besser ist als ich, aber ich war halt überrascht. Weil du auch noch so gelangweilt da saß und so lololol. furchtbar. Danach gab es Street Fighter 6, also Street Fighter. Ich hab Bock. Who gives a shit? Holy shit, hab ich Bock auf Street Fighter. Ja, das kannst du dir für 20 Euro für die PlayStation kaufen. Aber ich hab so Bock, es jetzt auf der Switch 2 zu spielen. Ich komme ja aus dieser Generation. Ich bin mit Beat'em Up, Street Fighter und DOA groß geworden. Und dann kam mal Tekken. Stimmt, ja. Und ich liebe Street Fighter mit diesen Ultra-Move-Attacken, die haben mich immer an die Animes erinnert. Deswegen war das immer so ein Quäntchen vorne willst dran. Willst du mir sagen, dass dir der Hadouken irgendwie bekannt vorkam? Nein! Aber ich habe das auch abgefeiert in der Direct Street Fighter 6. Was dann auch rauskam, was mich überrascht hat, ist, entweder ist es neues oder abgedatet ist. Demon X Machina, Titanic Skyon. Das ist einfach der neue Teil, glaube ich. Das ist, glaube ich, der neue Teil von Demon X Machina. Ich liebe Demon X Machina. Ich glaube auch, dass das der neue Teil ist. Ist ein sehr, sehr geiles. Also ich habe den ersten für die Switch hier. Ist ein sehr, sehr geiles Mech-Rumballer-Game. Ja, vor allem und es macht der unglaublich Spaß. Der Soundtrack ist viel zu gut für dieses Spiel. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Der Soundtrack gab mir ein Stiffy, Alter. Jesus damn. Ich möchte hier eine Anmerkung bringen. Stefan, ja. Bitte einen Musikpodcast. Zu. Es gibt schon einen Musikpodcast, wo Demon X Machina mit dabei ist. Nein, einen reinen Demon X Machina Musikpodcast. Bitte. Der ist, glaub mir, Alter, der Soundtrack ist. Kommen wir ist nun spitze. Zu Demon X Machina. Machina. Ah, was für ein toller Song. Kommen wir nun zu Demon X Machina. Naja, was für ein toller Demon X Machina Song. Und dann sitze ich da einfach und lass du das Intro laufen. 2 Stunden lang. Ja, passt. Dein nächster Podcast steht. Bin ich dabei. Hervorragend. Dann gab es ganz kurz zu so Split Fiction. Es interessiert mich nicht. Es hat mich nicht überrascht und ich bin gewillt, tatsächlich abzuwarten, bis die Switch 2 rauskommt, um mir Split Fiction zu holen. Weil wir spielen zu Hause gern so die Koop-Spiele. Nee, ich hab's für die PS5 4. Ich spiel's halt erst, wenn ich mit Carla mit It Takes Two durch bin. Ja, wir haben gesagt, wir kaufen es uns erst, wenn wir mit It Takes Two durch sind. Mhm. Aber jetzt habe ich schon Bock, das irgendwie auf der Switch, so mit den Controllern, ja, geil. Also meine Reaktion war, auch als ich schon gesehen habe, ist, ich mochte schon die 2 vorherigen Games nicht sonderlich. Ich fand auch den Divorce Simulator ziemlich scheiße. Und dachte mir so, ja, das ist so ein Game, das habe ich früher schon gehasst. Wenn der Bildschirm aufgeteilt ist in 2 Teile. Das habe ich früher schon gehasst wie Pest, weil ich nichts gesehen habe. Also ich habe ja bisher nur die Hälfte von den Takes 2 gespielt und ist für mich das beste Koop-Game, das ich gespielt habe. Es geht auch so flüssig über von du hast einen gemeinsamen Bildschirm zu, wenn die Leute sich aufteilen, hast du einen gesplitteten Bildschirm. Das geht ja, so, das hasse ich. Aber es geht das so flüssig ineinander über, dass du sagst, es stört weniger als es sonst. Wenn du erstmal im Game drin bist, denkst du darüber überhaupt nicht mehr nach, tatsächlich. Ja. Ich hab's so gespielt. Cool. Ich hab's mit einem Kumpel eine Zeit lang gespielt. Ich glaube, 3 oder 4 Stunden. Ich fand das furchtbar. Ich hab das als Kind schon gehasst, wenn ich irgendwie so Multiplayer-Spiele hatte und diesen Splitscreen. Ich hab das gehasst als Kind schon wie die Pest. Also für mich ist es nix. Wenn es andere Leute für Spaß macht, have fun. Wie weit habt ihr das gespielt, Markus? Wir sind jetzt gerade schon im Haus. Habt ihr die Elefantenszene schon gehabt? Wir haben die Garage verlassen, wir haben den Bienenstock durchkämmt, wir hatten irgendwas mit einem Affen und jetzt kommt gerade ein Elefant. Oh, das ist. Ja, dann sage ich nichts. Aber wir feiern es so ab, weil für uns ist dieses Element, dass es in diesen Splitscreen geht, immer so dieses Kennzeichen: Achtung, jetzt müssen wir aufpassen, wir müssen jetzt richtig gut sein. Bist du dann derjenige, der immer vorne wartet, bis deine Frau hinterherkommt? Oder ist deine Frau besser als du? Ich habe meine Frau zu einem Monster entwickelt. Weil es gab eine Szene, die muss ich jetzt kurz spoilern und dann können wir gerne weitermachen mit der Direct. Es gab eine Szene, da ziehst du als er, weil ich spiele natürlich ihn, meine Frau spielt sie. Da ziehst du als er einfach einen Schrank oder irgendeine Klammer zurück. Sie läuft durch und dann sagt dieser Videospielcharakter: Weh, du lässt los. Und du hast losgelassen. Ich habe so losgelassen. Und ich habe es den ganzen Abend gebüßt, weil immer, wenn irgendwas möglich war, habe ich die Retourkutsche bekommen. Und es war so geil. Wir haben das beide so abgefeiert. Um die Frage auch zu beantworten, bei uns bin ich ganz klar der immer vorne warten muss. Ja. Liegt aber auch daran, dass Karl ihr ganzes Leben nur JRPGs und Harvest Moon-likes gespielt hat und deshalb es nicht gewöhnt ist, mit dem zweiten Stick die Kamera zu steuern. Also ich habe gehört, die Spiele sind gut. Für mich sind sie nichts. Wer damit Fun hat, viel Spaß. Kommen wir beide zu den Direct. Als nächstes gibt es sinnlose EA Sports Games, die, die 99% nicht interessieren. EA, warum? Yay. Madden, juhu. Ja, weil EA. Warum Yay. Sports? Eishockey, nice, fuck yeah. Nein, Madden ist zum X. Aber ansonsten, ne, who gives a shit. Als nächstes, oh nein, wir kriegen Hogwarts Legacy. Übrigens, der Director's Cut zu Hogwarts Legacy und die anderen Sachen sind gestrichen worden. Apropos, wieso umsonst solche Spiele rausbringen. Hogwarts, ja. Ja, wir wissen, du bist nicht sonderlich begeistert von dem Game gewesen. Wie gesagt, Hogwarts Legacy es war eine kommt für das Ding. Gibt's auch schon für die Switch im Allgemeinen. Why not? Dann Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 war klar, das wurde auch angekündigt. Wie viel Bock kriegst du, wenn du diesen Trailer guckst? Ich bin ein riesengroßer Tony Hawk Fan. Also ich habe da richtig Bock drauf. Was mich nur gewundert ist, wo die komplett drüber geskippt haben und nichts gesagt haben, ist, ja, wir haben eine SpongeBob Strecke. Wir so, hä? Wir gehen einfach weiter. Wieso haben wir eine SpongeBob-Strecke? Also habe ich das tatsächlich schon richtig wahrgenommen, dass eine SpongeBob-Strecke drin war. Der springt ins Meer und dann steht da etwas später und dann steht er vor Thaddeus Haus. Ja, ja. Ja, und dann so, hä? Und dann geht das Ding weiter. Ich so, ich habe mir nichts mehr dabei gedacht, weil sie nicht drauf eingegangen sind. Da dachte ich mir echt, okay, das ist halt jetzt irgendein Scherz gewesen. Definitiv. We do not elaborate, alles klar. Dann Hitman, World of Assassination. Es ist Hitman ist immer gut. Klar, passt. Dann haben wir einen ganz kurzen Tease gesehen zum Project 007. Ich kann es kaum erwarten. Ja, aber nicht erwarten. Aber ich mochte auch wieder, nein, der Director, das gesagt hat, so von Agent 47 to another Agent. Ja, to another Agent, ganz richtig. Ehrlich, dieser Trailer, der hat mich so unbefriedigt zurückgelassen. Ich will mehr davon sehen. Ja, das ist, die haben das schon vor Ewigkeiten, die haben das vor Ewigkeiten angekündigt, aber wenn du schon denkst, also die Hitman-Spiele sind schon geil und dann machen die James Bond-Game, ich kann so kaum erwarten, dass sie endlich was machen. Dann gab es den größten Bait-and-Switch überhaupt, wo ich und 99% des kompletten Internets gedacht haben, Final Fantasy 9, nein, Bravely Default, Flying Fairy. Also, ja, aber wie die Kamera da angeschwebt kam, denkst du, nein. Also, jetzt kommt mal ganz ehrlich von der Intro-Sequenz, wie kommt man da bitte auf Final Fantasy 9? Weil die aussieht wie Garnett. Ist eins deiner liebsten Spiele und du weißt nicht, wie Garnett aussieht. Nein. Doch, das weiß ich, aber du hast sie von hinten gesehen, wie sie nach vorne fährt, die Kamera, ne? Und mein erster Gedanke war halt wirklich, weil alle drauf gewartet haben, dass es angekündigt wird. Mein erster Gedanke war Final Fantasy 9. Und irgendwann stimmt die Kamera zur Seite. Das ist nicht Final Fantasy 9. Das war mir ab der ersten Sekunde klar, dass das nicht Final Fantasy ist. Ja, aber schau dich im Internet um. 99% der Leute dachten genauso wie ich. Ich weiß. Deswegen bin ich ja so verwirrt gewesen, weil ich mir dachte, es passt weder zu dem Hochzeitskleid-Outfit aus 9, es passt auch nicht zu ihrem regulären Kampf-Outfit mit dieser orangefarbenen Hosenträger-Kombi. Hosenbeste, ja. Ich weiß nicht, wie dieses Kleidungsstück heißt. Es ist so Latzhose. Halb Latzhose. Latzhose, genau. Aber es ist auch keine direkte Latzhose, weil dafür zeigt es zu viel Dekolleté. Peter Lustig Gedächtnishose. Nennen wir sie so. Und es passt auch nicht zu ihrem Outfit, wenn sie diesen Mantel drüber hat. Es passt dennoch, zu keinem meine, Outfit. Dennoch, ja, das schon. Aber meine Hoffnungen, verstehst du? Da kann ich mitgehen. Ich hatte ja bei Zelda auch was ganz anderes erwartet und war tief enttäuscht. Ich war nicht enttäuscht. Ich dachte mir so, oh, wir kriegen das erste Bravely Default zurück. Fuck yeah. Aber auf der anderen Seite muss ich absolut auf der anderen dagegen. Seite, so geil ich es finde, dass Bravely Default 1 zurückkommt, ich finde das großartig, ja, nicht falsch verstehen. Aber ja, wenn ich als Square fucking Enix zur Switch 2 Präsentation komme und sage, hier, guck mal, was ich für euch in der neuen krassen Hardware habe, und da komme ich mit einem geupdateten 3DS-Spiel, weiß ich nicht, ob die das nicht in der Direct vor einer Woche hätten packen sollen. Aber kommt nicht sogar später, oder war das die Direct davor? Kommt nicht sogar noch? Doch, es müsste noch. Ich habe sie auf der Liste stehen. Ja, ja, es kommt noch. Ja, ja, es kommt noch. Später kommt noch Final Fantasy 7. Es kommt später noch was Geremakedes. Aber was ich enttäuschend fand, Square hat jetzt nicht wirklich einen Banger gebracht. Darauf wollte ich hinaus. Weil das, was wir gerade diskutiert haben, wären sie mit dem Final Fantasy 9 Remake da reingegangen, hätte das ganze Internet abgespritzt. Ich hätte das in der Collector's Edition am Start gewollt. Ja, mit Final Fantasy 9. Ja, ja. Und nur deshalb finde ich Bravely Default einfach falsch gewählt. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, nicht, weil ich es nicht spielen werde, sondern einfach, weil ich es speziell in dieser Direct für nicht richtig platziert halte. Kann ich unterschreiben, das hätte eine Woche vorher besser gepasst. Richtig. Weißt du, auf der einen Seite, wir freuen uns, cool, ja, es ist da, auf der anderen Seite, es hätte doch was Besseres sein können. Es ist fucking Square Enix, die hätten da schon richtig mal die Hosen runterlassen können. Ja, mal ordentlich leider haben sie es nicht getan. Oder einfach ein Trailer zu, was weiß ich, welchen Remake von welchem RPG gerade in Arbeit ist. Aber nicht kein abgedecktes 3DS-Spiel, weil, seien wir mal ehrlich, das kitzelt jetzt nicht mal aus der originalen Switch wirklich was raus. Mich wundert, dass es nicht für die originale Switch erscheint, sondern für die Switch 2, ganz ehrlich. Das ist ja mein Punkt. Das ist so ein bisschen so, das ist so, wir wollen mehr Geld verdienen, weil wir sind Square. Ja. Und auf der Switch 2 können wir es für Square. 80 Euro rausballern. Square, Square, Square. Ah, selbst hier muss ich euch anmahnen. Naja, auf jeden Fall, auch wenn es das leider falsche angeteaste Game war, wo meine Hoffnungen komplett zerstört wurden innerhalb von einer Sekunde, dennoch Bravely Default, Flying Fairy, ich hab Bock. Bravely Default ist eines der besten Rollenspiele, besten JRPGs. Der erste Teil, die ich jemals mit. Auf jeden Fall eines der besten 3DS JRPGs, ja. Jemals auch in der RDS gespielt habe, ja. Ich hab's mir erst vor ein paar Jahren nochmal nachgekauft, relativ günstig sogar. Aber lieber, sehr, sehr geiles Ding. Als nächstes Yakuza Zero Director's Cut. Fuck yeah. Da kann man Yakuza übrigens anfangen bei Yakuza Zero. Sehr schön übrigens, dass der Yakuza Zero Director's Cut vielen Dank. Englische Sprachausgabe kriegt und deutsche Untertitel vielen, zum ersten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank für einen Legastheniker, der einfach nicht schnell genug lesen kann auf Englisch. Vielen Dank für die deutschen Untertitel. Und das meine ich absolut ernst. Ja. Ich habe absolut, diese Teile nur nie gespielt, weil ich permanent Pause drücken muss, um die englischen Texte zu lesen. Es kann übrigens passieren, dass wir die anderen dann auch tatsächlich mit deutschen Untertiteln bekommen. Oh. Der Director's Cut von Zero ist erstmal Switch 2 Exclusive. Alter, wie viel Nintendo da hingeblättert hat. Jesus. In einem Jahr oder so wird das auch für die anderen Sachen dann erscheinen. Spielt keine Rolle mehr, dann habe ich es schon auf Switch 2 durch. Vermutlich. dann gab es, wie gesagt, Hyrule Warrior. Dann kam etwas raus, womit ich ehrlich gesagt sogar gerechnet hatte. Ich habe auch schon mit Jürgen damit geschrieben gehabt. Nintendo GameCube Nintendo Classics. Ich hab ihm schon gesagt, dass das kommen wird. Was habe ich gesagt? Entweder Wii oder GameCube? Ja, ja. Es war zu erwarten, ja. Ja, es war jetzt keine krasse Prognose, aber Nintendo musste den Schritt aber auch erstmal gehen. Ja. Richtig. Rauskommen wird mit dem Ding direkt Zelda Wind Waker, die originale Version, was ich sehr weird finde, wo sehr, sehr viele Leute, selbst der Chef von dem Entwickler, also der Chefentwickler von Wind Waker auf Twitter hat gesagt, er hätte auch lieber die HD-Version gehabt als das Ding. Aber dennoch, schön, dass es das gibt. Why not? Es gibt Leute, die preferen die Originalversion, also können sie da spielen. Es kann nie schaden, das also Original zumindest zur Verfügung zu haben. Ich persönlich glaube, es dauert vielleicht 1-2 Jahre und wir kriegen Wind Waker HD für das Ding nochmal. Und dann vielleicht auch Twilight Princess, wir werden sehen. Soul Calibur 2, für viele Fighting-Fans ein absolutes Muss. Ich meine, ich finde es ganz fantastisch, die Link-Version dabei ist. Soul Calibur 2 ist für mich aber das absolute Random-Game in dieser Auflistung. Nee, für mich das Random-Game ist F-Zero GX, Alter. Ja, aber das ist wenigstens eine Nintendo-IP. Soul Calibur ist einfach Soul Calibur. Richtig, F-Zero, ja. F-Zero X. Ich freue mich drauf, das zu spielen. Ja, aber das ist. Ich ja, auch, das, aber ich dachte ja, mir so. Das ist eine Nintendo-IP. Ja. Aber Soul Calibur ja. ist einfach so ein. Ich meine, ich liebe, wie gesagt, ich liebe Soul Calibur. Das ist eins meiner liebsten Fighting-Games überhaupt. Aber ich, ohne Witz, worauf ich mich in dieser GameCube Nintendo Classic Collection wirklich freue, es wird euch jetzt nicht überraschen. Fire Emblem Path of Radiance. Ja. Was 300 Euro wert ist mittlerweile. Ja. Ja. Das war, Gott. Also meine Reaktion, als ich die Titel gesehen habe, die Upcoming Titles, Mario Sunshine, ich so, okay, gut, haben wir für die Reaktion ein paar schon. Fucking Fire Emblem, Pokémon XD, Luigi's Mansion, fuck me. Und Alter. Pokémon Colosseum. Nice. Sobald Fire ja. Emblem draußen ist, muss ich das haben. Also ich muss das dann spielen können. Dafür brauchst du ja Nintendo Online. Ist mir egal, für Fire Emblem, das 300 Euro kostet, wie lange kann ich da Nintendo Online kaufen? Ja, ja. Oft. Ich find's halt so geil, dass bald oft. Alle Pokémon-Spin-Offs auf der Switch zur Verfügung ist, aber kein Main-Title. Ja, weil und noch kein Stadium, einziger Final Fantasy-Spin-Off. Du hast Pokémon Stadium-Title, du hast Pokémon Snap, du hast das Pokémon Trading Card Game, du hast jetzt Pokémon XD und Pokémon Colosseum. Ja. Laut Insidern fängt Nintendo jetzt an, mehr zu releasen für die Online-Sachen jeden Monat oder alle 2 bis 3 Monate. Und da sind doch schon einige Gerüchte aufgetaucht, dass wir auch die Final Fantasy Ableger kriegen. Mal abwarten. Unter anderem auch Tactics für das Game Boy. Ja, weil wir fucking Pokémon haben. Aber Jungs, ja, eine Frage. Holt ihr euch den Nintendo GameCube Pro Controller? Nee. Der mit angekündigt worden ist. Ich weiß gar aber nicht, warum, er hat einen C-Button. Außerdem habe ich vergessen, er hat einen C-Button. Ich habe den GameCube-Controller von der Collector's Edition von Smash. Ich muss tatsächlich, ich bin noch am Recherchieren, ob ich den auch als Pro-Controller nutzen kann. Kann man. Das ist ganz normalen Controller. Kann man. Keine Ahnung. Also ich finde, ich hole ihn. Weil ich habe ja den, wie gesagt, ich habe ja den GameCube-Controller von Smash. Und den kannst du als Pro-Controller benutzen, ist kein Problem. Perfekt, ist gleich mit der Switch gekauft. Ich hab ganz ehrlich, ich nicht. ich bin den Controller potthässlich. Ich fand ihn damals schon hässlich und unendlich und ich würde mir den nicht. Das Ding ist, der ist hässlich, aber das, aus irgendeinem Grund liegt der ergonomisch so geil in der Hand. Ja. Ich weiß nicht mehr warum. Ah ja, und den wichtigsten GameCube-Titel mitunter haben sie nicht angekündigt, nämlich Skies of Arcadia Legends. Ja, das wäre gut, wenn das kommt, hätte. Das, vielleicht kommt's noch. Wir werden sehen. Oder natürlich hier Dings, Smash Brothers Melee. Das fehlt auch noch. Das hat mich gewundert, dass das nicht angekündigt wurde, tatsächlich. Also, die machen sowieso noch mal irgendeine Direct, vermutlich noch mal, mit den Dingern, die vermutlich angekündigt werden. Ich fand sowieso schon lächerlich, dass nur 3 Spiele dann beim Release da sind. Ja, irgendwann wird's dann heißen, ja, Super Smash Brothers Melee und die Leute drehen durch. Die werden so viele Online-Subscriptions verkaufen wie noch nie. Weil die Leute lieben Melee. Vergöttern Melee. Weil es einfach das beste Smash Brothers ist. Ja. Dann gab es Ankündigungen zu Deltarune. Keine Ahnung, ich habe Deltarune nie gespielt. Ich weiß es nicht. Es spielt im gleichen Universum wie Undertale. Ja, Ist Toby Fox. Der Soundtrack ist fantastisch. Undertale soll richtig gut sein. Ich habe es nie gespielt. Ich kenne nur die Soundtracks davon. Die sind einfach nur mega gut. Hast du Undertale nie gespielt? Ich besitze es, aber ich habe es nie richtig gespielt. Same, ich habe es vielleicht 10 Minuten mal gespielt. Ich besitze es, habe es auch noch nicht gespielt, nein. Aber es soll mega sein. Ich habe es mir extra gekauft, weil es so geil ist. Also sein soll. Ja, es scheint irgendwie der heilige Gral der Indie-Games zu sein. Ja, und das ist so, das hat so eine richtig weirde Community, das Ding. Da musst du dann echt aufpassen. Dann hat irgendjemand Randy Newman rausgelassen. Und ich denke so, wer lässt diesen verrückten alten Mann vor die Kamera und nimmt ihm diesen Blazer weg? Full Devil. Fandest aber du er hat gesagt, voll geil. Es war doch voll der geile Drip. Also, es ist fucking Randy. Randy ist das einzige Problem, was die Firma hat, die Borderlands 4 macht. Das ist Randy. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Positivste von Randy in dieser Direct gesehen. Ich hätte gern dieses Hemd und das Sakko. Ja, ich auch. Das ist das Positivste, was er hat. Gott sei Dank, das geil. Ich hab gesagt, aus. Ja, was für ein geiler Drip. Ja. Ja, nehmt's ihn weg, damit es mir gehört, richtig? Ja, so. Ist mega. Also ich. Borderlands. Gerade der Blazer, leck mich am Arsch, sah der gut aus. Ja. Borderlands 4 kommt, war klar, dass es auch für die Switch kommt, alles klar. Dann andere Sachen von Take-Two, also Sportspiele, die niemanden interessieren oder niemand WWE braucht. WWE und NBA. Und Gambling DA. Ich meine natürlich NBA. Ja, ja. Dann ein Game namens Survival Kids, wo ich so... Aber Vier-Player-Koop. Das war so random. Aber dort... Vier-Player-Koop-Survival-Game. Nee. Kurz, Stefan. Bei 2K ist doch auch Civilization vorgestellt worden. Ja, aber es ist halt... ich habe mich hier tatsächlich dazu was notiert. Ich habe mich nämlich tatsächlich in der Direct gefragt, bei diesem Mouse-Over-Ding. Wieso haben sie dieses Rollstuhlspiel als Intro für die Maus gezeigt und zeigen in derselben Direct Civilization? Keine Ahnung. Unter anderem bei Civilization 7 ist es, ne? 7. Gerade nicht sehr beliebt ist, wie so jedes Anfangs-Civilization am Anfang. Aber es ist halt... Das braucht erst so ein bis zwei Jahre, bis es richtig gut aber ist. Aber es danach wäre das Spiel für dieses Maus-Feature gewesen. Ja, aber du glaubst gar nicht, das Spiel ist zwar erfolgreich, aber auch sehr, sehr nisch. Da zeigen wir lieber ein Rollspielspiel. Enter the Gungeon 2. Nein. Enter the Gungeon 2 sieht sehr geil aus, auch wenn es 3D ist. Sieht trotzdem cool Sprecher aus. Überhaupt? Oh ja, ich hab's gehört. Oh, yes, we made Enter the Gungeon 2. Die haben Streichhölzer gezogen. Wer muss jetzt länger arbeiten für diesen Take? Ja. Und das Look ist halt, at 3D now. And we are pretty excited to show you more in the future. Yay, bye. Dann The Astroneer Expansion, Starseeker, I don't give a shit. Für mich das most random the game war Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Das war für mich komplett random. Ich denke, als ob das auf der Switch 2 plötzlich flüssig läuft. Aber das kommt ja auch überall raus, Cyberpunk. Ist ein gutes Spiel mittlerweile. Vor allem durch das DLC. Es ist ein verdammt, ja, aber das verdammt ich gutes nicht Spiel auf, geworden. So viel besser wie die Hardware der Switch 2 ist, das spiele ich trotzdem nicht da drauf. Ja, richtig. Nee, ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Dann gab es das absolut unnötige Fantasy VII Remake Integrate. Who gives a shit? Und sie haben indirekt auch angekündigt, dass man sich auf eine Ankündigung zum ganzen Remake-Projekt freuen darf. Mit anderen Worten, es dauert noch ein bisschen, dann kommt auch unser aller Lieblingsspiel Rebirth dann bestimmt auch. Oh ja, ich kann es kaum erwarten. Und ich erwarte, dass dann nicht nur Rebirth kommt, sondern ich hatte es jetzt so verstanden, dass der ganze Take kommt, dass dann auch Final Fantasy VII definitiv The Final End kommt. Ob das wirklich so heißt, keine Ahnung, aber es sollte so heißen. Dann gab es ein kleines Roundup. Konutsu Gami Path of the Goddess ist ein wunderschönes Spiel. Es ist komplett gefloppt. Ist ein wunderschönes Spiel. Wenn ihr es irgendwo spielen könnt, holt es euch. Das ist ein richtig geiles Ding. Ist auch sofort am Erscheinungstag erhältlich. Sehr, sehr gutes Teil. Kann ich echt nur empfehlen. Dann ganz kurz Silksong, Hollow Knight. Ganz random. Leute schon so, ja? Ganz so, random. Ohne, so, dass jemand was dazu sagt. Silksong. Und das ganze Internet ist explodiert. Ja, das ganze Internet ist explodiert. Hey, Silksong. Es lebt noch. Und es kommt dieses Jahr. Yay. Also, wer es da glaubt, ist es selber ist schuld. 80, aber ja, es ist, glaube ich, 6 Jahre lang angekündigt, aber wir fahren. Yay. Gut, ich habe es okay. Nicht so abgefeiert. Ich habe noch was anderes abgefeiert dann in dem Ding, aber da kommen wir noch dazu. Story of Seasons sieht cool aus. Das ist der Grand Bazaar. Das ist tatsächlich, das interessiert mich, ehrlich gesagt. Das interessiert mich tatsächlich. Echt? Das sieht cool aus. Nein, das ja. ist... Ich bin da einfach drüber weggegangen. Es war so, ja, okay, ist ganz nett. Brauche ich aber nicht. Goodnight Universe ist Goodnight Universe auch so ein Random Game mit einem Pelikinese-Baby. Why not? Two-Point Museum. Das neue Two-Point Museum soll bis jetzt nicht? Das beste Two-Point Game sein. Das soll so geil sein. Das soll wirklich das beste Two-Point Game sein. Und das interessiert mich auch. Wild Hearts S. Fucking random. Ich habe auch so. Ich Wild Hearts? Und ich sehe das hat und mich so, echt überrascht. Die haben das Game nicht aufgegeben. Wild Hearts ist tot. Ich finde das so lustig, weil Monster Hunter Wilds gerade alle Rekorde bricht. Und da versuchen die und noch. Cool Tecmo dachte sich, hey. Wir versuchen es nochmal mit unserem Monster Hunter Killer. Ja, ja, Wild Hearts ist halt Monster Hunter auf Wish bestellt. Monster Hunter ist ein Scheißspiel. Absolutes beschissenes Monster Grand Hunt Game. Aber gut, okay, why not? War so komplett random. Witchbrook Ich will Witchbook. Ich will Witchbook. Es ist lächerlich, wie sexy dieses Spiel aussieht. Das ich will ist eins der Titel, die sofort auf meiner Wishlist bei Steam waren. Pixel, Harry Potter, vor allem ist es eins der schönsten Pixel-Spiele, die ich lange gesehen habe. Und was war so das, ein schönes was war für euch das geilste Feature, das sie drin vorgestellt haben? Sie haben ja ein bisschen was zu dem Spiel gesagt. Die haben das waren zwei Sekunden, die sie dir gezeigt haben. Die haben auch was dazu gesagt. In der Direct, ja, davor. War das die Direct davor? Ja. Das war die Direct davor, ja. Aber ich feiere es so ab, dass ich meinen eigenen Studienunterhalt schon finanzieren kann. Ich sehe mich jetzt schon Millionen scheffeln. Der spielt Kikis Delivery Service, Alter. Stefan und ich sitzen auf der Straße. Hast du meine Mark? Da kommt Markus so da zu Stayin' Alive langlaufen. Mit Zylinder, mit Monokel. Yeah. Yeah. Ich muss nur Stefans Kommentar I'm noch ein rich, einordnen. Du glaubst wirklich, ich mache da nur Kikis kleinen Lieferservice draus? Er macht Kikis großen Lieferservice draus. Empire. Das wird fucking der Amazon Kikis Empire. Du machst Kiki Liefers Empire, Alter. Weiß ich jetzt schon. Jeffrey Bezos, Kiki Bezos, Alter. Let's go. Ich glaube, ich nenne sie wirklich Kiki. Why not? Da gab es ganz kurz Puyo Puyo Tetris, Puyo Puyo ist zurück. Nice, Puyo Puyo Tetris, ja, ist immer fun. Es ist keine Nintendo-Konsole ohne Puyo Puyo. Ja, dann noch ein Bloodfort Tree, Guardians of Azuma. Wie sah das aus, mal ehrlich? Das sieht sehr nice aus, das stimmt, das sieht ja allerdings. Gut aus, ja. Direkt im Erscheinungstag kommt es raus. Marvel Cosmic Invasions, why not, ist ein Marvel-Prügler. Und random Star Wars Outlaws. Okay. Yay. Why not? I'll take it. Star Wars Outlaws war ein gutes Game. Ist weird, dass es auf der Switch direkt rauskommt, aber warum nicht? Weil es ja auf den großen Konsolen cool. Dann noch dann Nobunaga's Ambition Awakening. Oh, yay, Schlachten schlagen im Nobunaga-Style. Ja, jetzt wissen wir endlich, warum die ganzen Spiele bei Switch Online reingekommen sind davon. Ja, aber stimmt. Leute, das sieht richtig sexy aus. Ich sehe mich jetzt Fast schon wieder Fusion, drin verschlingen in Nobunaga. Fast Fusion oder nicht F-Zero. Es ist im Prinzip F-Zero. Wie willst du den F-Zero-Fans ans Bein pinkeln? Ja, es ist herrlich. Ja, Shadow Labyrinth, das ist dieses komische Pac-Man-Abklatsch-Ding, das ist Pac-Man angeblich. Rider Remastered, The Mystery of the Soulless Army, das ist ein Game, auf das ich mich dieses Jahr schon abartig freue. Das ist ein ehemaliges SMT-Game, also Shin Megami Tensei, Devil Summoner. Das ist der erste Teil Devil Summoner. Ich freue mich so drauf, ich kann es kaum erwarten, das Spiel zu spielen. Das werde ich mir aber nicht für die Switch tun. Dann ein drittes AI Somnium Files, No Sleep for Kamanadate. Endlich in der Version, die auch gut aussieht, nicht in der Switch 1-Version. Heißt so, boah, jeez, das war so furchtbar. Die Somnium Files Games sind Digital Novels, wo du mit rumlaufen kannst und dich mit denen unterhalten kannst und so weiter. Es sind Digital Novels, aber fantastische Digital Novels. Großartig geschrieben, unglaublich viel Humor, sehr viel Randomness. Kann ich beide Teile hundertprozentig empfehlen. Absolut großartige Games. Reanimal ist von den Machern von The Little Nightmare. Das sieht sehr cool aus. Dieses Horror-Indie-Game. Wieder krass atmosphärisch, muss man sagen, ja. Ja. Natürlich ganz wichtig, Fortnite, nicht zu vergessen. Ja, gut, Sie dürfen es nicht erwähnen, weil es Fortnite ist. Ja, das dürfen Sie nicht erwähnen. Weil es Fortnite ist, richtig. Richtig, ja. Weil Fortnite muss auf die Konsole, ansonsten ist die Konsole nicht erfolgreich. Ja, sonst ist sie tot, dann, direkt. Dann eine Ridge Racer Collection. Interessant. Es ist Ridge Racer. Nice. Ist das ein neues Professor Layton und die neue Welt des Dampfes? Ja. Ich freue mich, ich habe es auf jeden Fall noch nicht gespielt und ich freue mich. Ich mag die Professor Layton Games. Ich nicht. Ich finde die absolut grauenhaft. Aber coole hier, Puzzle-Spiele, die Spaß hat, ich kann nicht. Sie jedem empfehlen, der Puzzle Games mag. Ich sage nichts dazu. Tamagotchi Plaza. Sonst werden Leute beleidigt. Ich sage lieber nichts dazu. Tamagotchi Plaza kommt raus. Yeah, es ist ein schlechtes Tamagotchi Game. Grüße, shit. Human Fall Flat 2 auch so. Hey, wir machen Human Fall Flat 2. Bye. Okay, das ist so ein Physik-Party-Game, ja, wo du dich ist wie Six durch die Gegend schubsen da kannst. Ja, es ist da. Have fun. Bye. Und dann kam die Ankündigung, wo ich am Anfang sehr verwirrt war. Was ist das? Ist das etwa Lies of P? Was ist das? Warum sieht das so weird aus? Und dann stellte sich heraus... Dann kommt der Schriftzug, der Blood Jürgen Bond. Hier einen lauten Schrei entlockt hat. Bloodborne 2 lebt. Weil dann steht auf einmal ganz anscheinend groß From Software. Und ja, dass ihr mich nicht bis zu euch zu Hause habt schreien hört, dass Stefan auch aus dem Bett gefallen ist, war alles. Das war der Moment, wo ich gewusst habe, der Banger ist etwas, was ich nicht spielen werde. Während ich das ist, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, The Duskbloods. Das Problem an dem Game ist, es sieht, also erstens, gehen wir mal zu den positiven Dingen. Es ist ein From-Software-Game, das heißt, die Welt wird sehr cool aussehen, die Gegnertypen werden fantastisch aussehen, das Gameplay wird übrigens richtig gut. Mein riesengroßes Problem mit Duskbloods ist, erstens, Switch-Exclusive, das ist eins der riesengroßen Probleme, die ich sehe. Zweitens, PvPvE-Game, das heißt, es ist ein reines Multiplayer-Spiel. Fuck. Fuck. Ja, wie halt jetzt der dieses Elden Ring, wie heißt es? Elden Ring Fortnite. Fortnite Ring. Nur weil du von oben runterfällst, ist es nicht Fortnite. Du fällst von oben runter und hast eine Dingens, die auf dich zuschwebt, so eine Barriere. Elden Ring Fortnite. Das ist das Problem bei dem Game. Das ist ein PvPvE-Game. Das ist ein reines Multiplayer-Game. Das stört mich extrem. Vielleicht kannst du es alleine spielen. Vielleicht bist du nicht gezwungen, dass man anderen Leuten spielt. Ich hoffe es zumindest. Zumindest steht nicht überall eingeblendet. Ist es notwendig, dass du nicht online hast. Vielleicht ist es auch nur so, dass wir beide es zusammen durchspielen können. Worauf ich auch Bock habe. Die ganzen anderen Spiele, die wir uns vorgenommen und nie durchgezogen haben, ja. Richtig, ja, genau. Und wo ich diese dann am Ende selber durchspiele oder du am Ende selber durchspielst. Ja. Aber die Visuals, dieser komische Mond, what the fuck? Der Dude mit der Knarre und mit den halben goldenen Helm, sehr geil. In dem Onesie, ja. Der ja. Frosch, der du hat kannst, mir gefallen. Der Frosch mit den dicken Knochen. Ja. Ja. Du kannst Leuten die Seele aussaugen als Vampir. Ich nehme so, okay, interessant. Und ich finde es halt krass, gesagt, dass es halt wirklich Switch-Exclusive ist. Weil wie viel Geld hat Nintendo da auf den Tisch gelegt? Ja, From Software wollte ja schon immer brechen mit Sony. Weil wenn es nach From Software ginge, hätten wir schon längst ein Remake von Bloodborne. Beziehungsweise Bloodborne 2. Mhm. Aber da sich Sony halt querstellt, dann haben sie ja gesagt, dürfen wir ein Bloodborne 2 machen? Und dann sagt halt aber hat Sony gesagt, nein. Sagt, okay, kein Problem. Wollten nur nachfragen. Warum? Ach, nur wegen der Namensgebung. John Nintendo, hättet ihr Bock, das nicht bei euch rauszubringen für euer Switch 2 Lineup? Ja. Lieber Herr John Nintendo, hättet ihr Bock, einen Verrückten im Bademantel durch die Gegend rennen zu lassen mit einer Axt in der Hand? Okay. The Duskbloods. Ich bin gespannt. Wir werden schauen, was es wird. Ich bin tatsächlich gespannt. Ob's gut werden wird oder ob's nicht gut werden wird, wir werden sehen. Ja, es wird jetzt kein neues Elden Ring. Ich glaube auch nicht, dass es die Qualität von Bloodborne reicht. Nee. Ich bin zwar sehr gehypt, da bin ich ehrlich. Also sehr, sehr gehypt. Nee. Gott, also, bin ich gehypt. Aber ich bin trotzdem realistisch genug, dass ich jetzt kein krasses Supermeisterwerk erwarte. Außerdem kommt es 2026, das heißt, es dauert noch eine Zeit lang, bis es rauskommt. Was dann danach, ganz kurz noch, wenn ihr unbedingt ein Bloodborne 2 spielen wollt, spielt Lies of P. Fertig. Lies of P ist absolut fantastisch, absolut großartig. Es wird mehr zu dem Game geben. Ja, Lies of P ist das etwas schlechtere Bloodborne, aber nur etwas. Es ist aber dann auch gut. Ja, dann kam für viele Leute überraschend Kirby Air Riders. Das für war mich, eine ich habe keine Ahnung. Überraschung. Ich kenne Kirby Rider nicht, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ein Kirby-Renngame kündigt Mario Kart an und dann noch einen anderen Fun-Racer? Seid ihr dumm? Das hat mich gestört, dass sie die parallel ankündigen. Ja. Zeitversetzt hätte es viel mehr Sinn gemacht. Weil an sich Kirby Riders von mir aus, warum nicht, kann man ja mal ausprobieren. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Kirby Air Riders oder und Mario Kart World. Mario Kart World. Ich kann für welches werde ich mich wohl entscheiden? Spielen. Ja. Dort, wo ich also was ich gesehen habe tatsächlich auf Twitter und Konsorten, sehr, sehr, sehr, sehr viele Leute sind da richtig, richtig, richtige Fans von dem alten Kirby Rider damals für die für den Gamecube gewesen. Der Gamecube ist schon gefloppt und das Spiel ist krass auf den Gamecube gefloppt. Nicht? Und jetzt kommen wieder die Leute, es war so ein Meisterwerk, also ich fand das damals schon toll. Aber wirklich nicht falsch verstehen, das war für die Verhältnisse, was damals alles gefloppt ist, ein echt gutes Game. Ja, aber wie gesagt, der Gamecube war ja halt schon nicht stark mit World. Genau, es kann aber nicht mit World mithalten. Das sowieso nicht. Die Leute kaufen doch Mario Kart, wenn sie die Wahl haben. Bin ich blöd? Ja. Ja gut, okay. Wann soll das Ding rauskommen? Direkt, wenn es angekündigt wurde oder ein, zwei Jahre später? Das ist halt die Frage. Ja, bisher haben wir nur einen Trailer gehabt. Mit rein, wenn du das World hast. Ich meine, es ist Sakurai, der Director. Mhm. 25. Wir werden sehen, was passiert. Ein bisschen blöd, dass sie es gemacht haben, aber hey, es gibt ja Leute, die das unbedingt, die das lieber spielen als das Mario. Vielleicht sagen sie, das Mario ist nichts für mich, ich habe lieber das Kirby. Why not? Jedem das seine. Danach am Ende kam der letzte Banger, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der hat mir einen Banger, richtigen Freudenschrei entlockt. Ja, war auch geil. Wo ich mir erst dachte, erst kam dieser Trailer, da habe ich mir so, oh, das sieht aus wie Odyssey 2. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Dann waren überall Affen, die haben so, I know what's happening. Ich weiß, wer kommt. Ich saß da und dann sehe ich da diese Steine rumlaufen mit den Kulleraugen. Denke so, die bringen doch jetzt kein neues Banjo raus. Und dann kommen die Affen und dann wusste ich auch, nein, es ist kein Banjo. Aber bis zu denen, ich habe so mehrere Sachen gesehen, wo auf einmal Glubschaugen dran waren. Und es war ja normalerweise so ein Banjo-Ding. Mhm. Aber dann hörst du ja schon so, und dann kommt er da durchgebrochen in seinem neuen Design, wo viele Leute sich drüber aufregen, was ich nicht verstehe. Ich finde dieses ausdrucksstarke Gesicht, das neue, fantastisch. Der sieht Hammer aus und allein... Weißt du, wie er aussieht? Ich finde, er sieht aus wie Seth Rogen. Wie Seth Rogen? Ja, als hätte er... Ich finde, er sieht aus wie Seth Rogen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Es ist ja so... Ich mag das Design. Ist ja das Design aus dem Film, glaube ich sogar. Ich glaube von dem Gesicht her, glaube ich schon. Die Latzhose ist neu, stört mich nicht, finde ich völlig in Ordnung. Ist mir auch völlig wurscht. Ach. Ich find's halt krass, wie du alles zerstören kannst, wie viele Partikel da durch die Gegend fliegen. Ja. Und du kannst mit Donkey Kong einfach alles plattwalzen. Und ich habe so ein ganz kleines Entwicklervideo gesehen. Dieses Ding, wie du meinen kannst, wie er in den Boden sich reinbohrt und du kannst dir dann eine Höhle super rausschlagen. Ja. Super. Heftig geil. Ich freue mich schon so dermaßen auf die Bossfights. Da gab es doch eine sexy Affenfrau, wo das Internet auch halb durchgedreht ist, habe ich auch schon gesehen. Schon Pornos zu geben, keine Sorge. Die ist für eine Sekunde sie aufgetaucht. Eine Sekunde, es hat gereicht. Die Leute sofort gepaust. Pause, auskopieren. I have things to do. Ja. I have things to do. Aber ich bin großer Fan vom Namen übrigens. Aber Bonanza. Ja, auch sehr, sehr geil. Ich bin mega Fan von dem Erscheinungsdatum. Anderthalb Monate nach dem Release, ja. Ja, anderthalb Juli Monate nach dem Release, 25, ja. Leute. 17.07., richtig, da kommt's raus. Hast du gerade mal einen Monat Zeit, dich in Mario Kart zu verlieren und dann gleich Donkey Kong hinterher. Ja, du nimmst halt Mario Kart und irgendeinen der anderen 27.000 Third-Party-Launch-Titel und mit denen hast du dann genug zu tun, bis dann halt Donkey Kong rauskommt. Richtig. Genau, und dann haben wir auch schon das Erscheinungsdatum der Switch 2, das ist der 5. Juni. Was sehr, sehr cool ist, man kann das Ding vorbestellen. Ja, voll krass. Richtig? Sehr krass. Man kann das Ding vorbestellen, zusammen kann man es auch vorbestellen mit Mario Kart World. Mit Mario Kart World. Was übrigens instant ausverkauft war, by the way. Ist sowieso. Es war krass. Die Leute haben sich erst aufgeregt. Es ist so teuer. Nintendo, Gear-Tendo, ihr seid so gierig. Trotzdem ist alles gleich ausverkauft, ihr Pisser. Und direkt gleich war ausverkauft gewesen. Lower the price. Und du kriegst nirgends mehr, kannst du das Ding vorbestellen. Ja. Der Wahnsinn. Also, in Sachen Preis, mit dem Game kostet das Ding 510 Euro. Ohne das Teil kostet es, glaube ich, 565. Nee, war das 570. So? Ja, 470 mit. Ja. Genau, 470 ohne, 599 mit. Der Preis für eine neue Konsole, vor allem in dem Ausmaßen, was das Ding kann, gerechtfertigt in meinen Augen. Auch. Absolut. Also absolut, es ist ja eine 4K-Konsole zum Mitnehmen quasi fast. Ich finde den Preis gerechtfertigt. Wenn ich als Gamer draufschaue und schaue, was normale Konsolen kosten, gerechtfertigt. Ich kann ein bisschen dieses Lower the Price nachvollziehen, wo es herkommt, aber sorry, ich glaube, das sind die Leute selbst schuld. Ich glaube, dass die Leute sich weniger über den Preis der Konsole aufregen, als den Preis für die physischen Spiele. Aber es das ist das Problem. Über den Preis der Konsole sind sich 90 Tacken. Ja. Aber ich glaube ein paar regen sich wirklich auch über den Konsolenpreis auf, weil ja genug Leaker behauptet haben vorher. Lass mich doch bitte mal aussprechen. Genug Leaker haben vorher behauptet, das Ding ist signifikant günstiger als die PlayStation. Haben sie, ja. Aber wie wir festgestellt haben, haben Leaker auch meistens keine Ahnung von dem Ding. Richtig, aber das ist der Grund, warum man sich über den Konsolenpreis aufregt. Was mich stört mit Lower the Price, ist das, was du jetzt erwähnen wolltest. Von dem, was ich, die ganzen Reaktionen, die ich mitbekommen habe, die meisten sind mit dem Preis der Konsole tatsächlich, also der Großteil ist mit dem Preis der Konsole einverstanden, ne? Ist ja auch ein normaler Preis. Ja, finde ich auch. Ist ja auch im Prinzip ein normaler Preis. Nur mit dem sie absolut nicht einverstanden sind und was ich auch einsehen kann, ist der Preis der Games, weil das ist krass. Das ist absolut krass. 80 physisch. 70 habe ich gesehen. Nee, 79,99. Die amerikanische Preise 70, deutsche Preise 90, weil der Dollar scheiße ist. Das Problem an der ganzen Sache ist, was ich dann auch gelesen habe, Microsoft sollte das machen, was Sony nicht macht, und die Preise anpassen. Weil Sony hat nur darauf gewartet, dass das irgendjemand tut. Dass jemand anbringt, hey, wir können die Games ja auch so rausbringen. Und ich wette mit dir, und ich wette um alles, dass Rockstar sagen wird, alles klar, 100 Euro, GTA 5, go. Jetzt haben sie die Preisspirale geöffnet. Jetzt haben sie die Preisspirale geöffnet. Das Problem ist, ich habe viele Leute singen sie, die Spiele sind nicht so teuer und so weiter. Ich so, es gibt nicht nur Amerika, wo die Spiele relativ auch teuer sind, aber nicht so teuer. In Europa zum Beispiel kosten sie 90 Euro. 90 Euro, fast 200 Mark für ein Videogame. Und, sind auf den Preisen von 97 wieder für den Super Nintendo Games. Ich muss eins dazu sagen, weil, Amerika mag sein, ist nicht teuer. Aber überleg mal, was bleibt einem Amerikaner von seinem Lohn übrig? Ja. Und was bleibt uns steuertechnisch vom Lohn übrig? Wir sind eins der höchsten Steuerländer, die es gibt. Und da bleibt nicht so viel und da machen 80, 90 Tacken diese 10 Euro den Unterschied. Es ist halt absolut krass, dass Nintendo das einfach so durchzieht und sagt, die Games werden jetzt so teuer werden. Finde ich persönlich absolute Scheiße. Auf der einen Seite ist es scheiße. Auf der anderen Seite musst du tatsächlich sagen, es ist auch ein bisschen gerechtfertigt. Spiele werden teurer, Entwicklungskosten werden teurer. Es ist ja eigentlich schon krass, die Leute werden teurer, die Löhne werden teurer. Stabil zwischen 60 und 70 geblieben ist. Darf ich trotzdem meinen absolut. Kritikpunkt für die 90 noch anbringen? Bitte. Klar. Das ist einfach, weil ich sehr viel mit Optimierung zu tun habe. Sie nehmen dir ein Cartridge-Pack weg. Du kriegst eigentlich alles nur noch digital und per Download-Code. Was Kostenersparnis für Druck und alles Mögliche von diesem ganzen Zeug ist. Und dann erhöhen sie den Preis um diese Latte. Ja, das ist ja, also hast du es nicht gesehen, die digitalen Versionen sind 10 Euro günstiger. Das glaubst du doch nicht, wie lange das bleibt. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Ich finde die Preise zu hoch, finde ich sie, aber wie ich schon gesagt habe, auf der einen Seite zu hoch, auf der anderen Seite gerechtfertigt. Entwicklungskosten, Kosten für Musik, Kosten für Leute, die das Ding entwickeln, Kosten für die Studios und so weiter. Man muss das alles noch mit berechnen. Ja, ich weiß. Gritendo. Die Leute fragen sich so, die Spiele sind immer teurer. Ja, wir sind schon längst da angekommen. Nur es hat noch niemand den größeren Schritt gemacht das Nintendo, also es gibt ja schon Firmen, die Games hier für einen Haufen Preis verlangen. Das neue Assassin's Creed kostet, war im Tag 1 80 Euro. Dass die neuen, die ganzen Games von den ganzen großen Publishern von EA und so weiter, die sind 80 bis 85 Euro. Und Nintendo ist halt jetzt einen Schritt weiter gegangen, hat gesagt, 90, dann. Und das, da werden viele Leute nachziehen. Sehr, sehr viele Leute nachziehen. Es wird der neue Standard werden, so. Richtung Weihnachten. Ja. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ist leider so. Vor allem Richtung Feiertage. Also, da wird es richtig heftig. Natürlich wird es der neue Standard werden, aber meine Meinung dazu ist, der Sprung auf 90 Tacken bei uns, den finde ich nicht gerechtfertigt, auf Grundlage auch dessen, was ich aus dieser Branche höre. Wie viel wird optimiert, wie viel wird eingespart, auch an Personalkosten, die du gerade sagst, die sind gerechtfertigt. Aber genau in dieser Industrie werden die Personalkosten nach unten gedrückt bis zum geht nicht mehr. Ja, wir haben ja auch gesehen, wie viele Leute entlassen wurden in den letzten paar Jahren. Das ist auch wieder wahr. Damit sehe ich es nicht gerechtfertigt, dass die Preise so viel steigen. Sie optimieren, sie digitalisieren, sie nehmen sehr viel physische Komponenten weg, was auch Arbeitsplätze kostet. Ja. Weil das bisschen Plastik, was sie dir jetzt mit dem Download-Code mitgeben, wie war es beim PC, wer kauft jetzt wirklich noch dieses Plastik? Oh, sehr, sehr wenige Leute. Die meisten warten einfach auf Deals auf Steam. Richtig. Und das Problem an den ganzen Sachen ist, es ist ja, man könnte ja sagen, ja, dann warte ich einfach auf einen Deal. Es ist fucking Nintendo. Da kommt die ändern ihre Preise nicht. Die ändern ihre Preise nicht. Also, die werden eher höher. Lass mich mal überlegen, du kriegst Donkey Kong zum Release für 90 und im Deal kriegst du es für 100. Ja. Oh, das ist ja das Schlimme an Nintendo Games. Die kommen nur die außerhalb von Nintendo gemacht wurden, wie die ganzen außerhalb Publishing Games, die sind billiger irgendwann. Die Nintendo Games selber, die bleiben im Preis oder steigen. Mario Kart World wird auch in, keine Ahnung, 10 Jahren immer noch 90 Euro kosten. Ja. Ja. Wie viel kostet das jetzige Mario Kart immer noch? Immer noch 60? Ja, ja. Das Mario Kart 9? Ja. Breath of the Wild kostet immer noch 70. Breath of the Wild. Ja, kostet immer noch 70 Euro. Also, das ist halt das, was ich da so scheiße Nintendo finde. Da ist Nintendo ja mal gefragt worden und die haben die Nintendo-igste Antwort gegeben, die ich je gehört habe dazu. Die Leute kaufen es. Nein, die wollen nicht, dass jemand, der das zum Vollpreis gekauft hat, sich schlecht fühlt, wenn jemand es 2 Monate später günstiger bekommt. Das ist die Nintendo-igste, beschissenste Nintendo-Antwort, die ich gehört habe. Ich doch gerade gesagt, das ist die Nintendo-igste Antwort, die ich je gehört habe. Oh Mann. Wir wollen nur nicht, dass du dich schlecht fühlst, weil du es für zum Vollpreis gekauft hast. Ja, ja. Aber dann einen riesengroßen Markt haben an Gebraucht-Games, alles ja, ja. Klar. Ja gut, also zum Fazit, wie gesagt, schon am Anfang, die beste Direct, die Nintendo je gemacht hat. 1 Stunde und 2 Minuten, absolute Banger-Sachen rausgehauen, sehr viele interessante Sachen rausgehauen, richtig nicer Scheiß. Jetzt ist die große Frage, kauft sie euch oder nicht? Wenn ich sie zum Starttag bekomme, auf jeden Fall. Wenn ich sie kriege, ja. Mir geht's genauso. Wenn ich sie zum Start kriege, ja. Fuck it. Aber ich habe auf Amazon wir können die Anfrage für beide gestellt. Ja, ich auch. Und das Schlimme ist, ich möchte eigentlich warten, ob wieder irgendeine Sonderedition rauskommt. Ich weiß aber, wie es läuft. Ich hole es mir zum Start. Meine Frau bekommt irgendeine geil aussehende Sonderedition und ich bin wieder der sich denkt, ach, hätte ich nur gewartet. Da kommt dann in anderthalb Jahren die Fire Emblem Super Edition, ja. Dann habe ich die aber das auch, glaub's mir. Also dann kaufe ich es mir zweites Mal. Das wäre fies. Wir sagen das so einfach, weil wir drei arbeitende, reiche Kacknerds sind. Ja. Die halt scheiß gut Geld verdienen, deswegen können sie sich das und, Ding einfach leisten. Also wir haben einen signifikanten Nachteil. Wir arbeiten halt so viel, dass wir uns das Zeug kaufen und dann steht es im Schrank. Das sind Wahrheiten, leider. Ja, 100% Wahrheiten. Don't break the immersion. Wir spielen den ganzen Tag Videospiele. Okay, okay. Wir könnten es. Ich behaupte jetzt einfach mal, wir haben ein locker lästiges Leben, können den ganzen Tag Videospiele spielen und haben trotzdem genug Geld für alles. Ach, schön wär's. Ja gut, wer unsere Ende des Jahres-Podcasts hört, wie viele Spiele wir im Jahr durchspielen, ich weiß ja nicht. Ich habe letztes Mal im Podcast schon gesagt, vor, wir sind reiche Kacknutz. Wäre, wenn wir mehr Zeit hätten. Oh Gott. Also ich habe letztes Jahr im Podcast schon gesagt, wir sind reiche Kacknutz, die sich hier hinsetzen und braggen, wie viel Games sie durchgespielt haben. Also fuck it. Wir werden uns das Ding vermutlich kaufen, sobald es da rauskommt. Ich hoffe, ich erwische eine mit dem Mario Kart. Wenn ich kaufe ich mir das Mario Kart einfach extra. Fuck it, was soll's. Ich bin das Problem. Wie Jürgen schon mal zu mir gesagt hat, Wir sind das Problem. Ja, auch bei Pokémon, also, wir sind das Problem. Ich kauf's mir ja trotzdem. Wir sind das Problem. Ich muss sagen, bei Nintendo sehe ich mich nicht als Teil des Problems, was die Kostenspirale angeht, denn es ist egal, es wird nicht günstiger. Naja, auf jeden Fall, das war die Switch 2-Präsentation. Wir werden sie uns kaufen, sobald wir sie haben. Sobald wir es wirklich in die Finger kriegen. Vermutlich auch die normale Version. Fuck it. Was soll's? Eigentlich will ich das Ding nur haben, weil ich wissen will, wie Breath of the Wild auf dem Dial funktioniert. Ganz ehrlich. Oder halt Tears of the Kingdom. Das ist mein einziger Hauptgrund, dass ich das wissen will, wie das Ding aussieht. Das ist einer der Gründe, warum ich mir das Ding eigentlich kaufen will. Und ihr kennt mich. Ich mache solche Impuls-Scheißkäufe. Yep. Ich mache sowas. Lass dich nicht aufhalten. Ich zieh sowas durch. Nein, auf gar keinen Fall. Ich werde das Ding holen, werde mir das Update installieren und dann werde ich das Ding auf jeden Fall ausprobieren. Ich kann mich so lange zurückhalten, bis sie dieses fucking Fire Emblem draufkriegen. Und ja, mir ist bewusst, ich könnte mit einem Abonnement auf der Switch bestimmt das gleiche abziehen. Ich würde aber trotzdem die Switch 2 kaufen. Der GameCube-Ding gibt es nur für die Switch 2, nicht für die Switch 1. Echt? Ja. Und du brauchst, ja, dann und du mich brauchst gleich den. Halb so schlecht. Und du brauchst den Erweiterungspass dafür, das heißt nicht den normalen, das heißt, du brauchst die teure Version davon. Yep. Ich sag, dann fühle ich mich ja nur noch halb so schlecht, dass ich mir deswegen die Konsole und die Mitgliedschaft holen müsste. Ich glaube, die kostet 40 Euro im Jahr und nicht 20 Euro im Jahr, also irgendwie so war das. Wie gesagt, wir haben alle Bock drauf, wir sind alle noch geflasht von der Direct und wir sehen uns dann auf der anderen Seite, würde ich sagen. Oder? Oder was meint ihr? Ich werde den C-Button drücken. Ich werde den C-Button auf jeden Fall drücken und dann sagen, fuck, ich habe schon den scheiß C-Button gedrückt. Wir sprechen uns dann über die Switch. Ja. Oh ja, wir sprechen uns dann in dem absolut großartigen Game-Chat. Jungs, ich danke euch dafür, dass ihr hier wart und mit mir über die Switch 2 geredet habt. Jederzeit. Und über die Let's Direct. Immer wieder gern. Ah, hervorragend. Und dann, ich danke euch auch draußen fürs Zuhören zu dieser Notfall-Special-Ausgabe. Nächste Woche, oder nächstes Mal geht's dann weiter mit einer normalen Ausgabe, aber ich dachte mir, wir müssen einfach drüber reden. Und damit verabschieden wir uns und verabschiede ich mich bei euch mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber konsumiert. Konsum. Spielt Bloodborne Konsum ist wichtig. 2 für die Switch 2. Spielt Bloodborne 2 für die Switch 2. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.